Das war alles. Die Welt ist explodiert und eskaliert. Es war ein Farbrausch, es waren Verfolgungsjagden, es war Party und Schrecken und Horror und Spaß. Und sie so, ja, war ganz okay. Salut Johannes et bonjour cher public à une autre édition du podcast Incontournable. Aujourd'hui, en reparlant enfin de classique de la nouvelle vague, assis dans le métro de Louis Malle. Vous pouvez vous attendre à un plaisir intellectuel et infantile qui semble encore plus précieux et exquis sur le plan artistique lorsqu'il est présenté en français. Hallo Johannes und herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einer weiteren Ausgabe des Muss-man-sehen-Podcast. Heute reden wir endlich wieder über einen Klassiker der Nouvelle Vague, Sassi dans le Métro von Louis Malle. Euch erwartet ein intellektueller und kindlicher Hochgenuss, der noch viel künstlerisch wertvoller und exquisiter klingt, wenn er in französischer Sprache eingeleitet wird. Das Problem ist, die meisten haben jetzt abgeschaltet, weil sie gedacht haben, verstehe ich nicht, das ist nicht meine Sprache. Ja. Das gibt es öfter mal, ne, dass man bei Spotify irgendwie über so einen Podcast einfach mal so klickt, Titel klingt gut und dann schaltet man rein und dann springt einem plötzlich so Arabisch entgegen und man denkt so, oh shit, ich bin in der falschen Sprache gelandet. Und, ja, herzlich willkommen, Johannes. Ja, herzlich willkommen, Plor, hier in meiner Küche, wir sind wieder dabei, wir werden wieder noch eine Runde, wer will noch heulen noch, wer hat noch nicht. Steigen Sie wieder ein. Wir reden endlich wieder über die Nouvelle Vague. Ich hab's schon gesagt. Und wenn ich Französisch spreche, dann weiß jeder, dann wird es ernst. Denn mein Französisch ist echt katastrophal. Oder katastrophal, wie die Franzosen sagen würden. Ich kann es leider nicht beurteilen, weil ich nichts verstanden habe. Und ich weiß, ich kann nur abstrahieren von deinem Englisch. Und dann ist das Französische vielleicht wirklich gar nicht so gut. Ja, wahrscheinlich. Ich habe, glaube ich, sowohl im Englischen wie im Französischen einen harten deutschen Akzent. Wobei, drin. Du bist im Saarland groß geworden. Ja. Da ist es doch eigentlich oberste Bürgerpflicht, Französisch zu Ich hatte auch in der Grundschule, ab der dritten oder vierten Klasse hatte ich Französisch bis zur Oberstufe. Ich habe sehr, sehr lange sehr viel Schulfranzösisch gelernt, was einem auf der Straße nicht viel weiterhilft. Ich glaube, ich habe mehr Französisch gelernt auf Reisen, Urlaub in der Bretagne als irgendwie auf der Schulbank. Und das geht wahrscheinlich den meisten so mit den Fremdsprachen, mit denen sie in der Schule konfrontiert waren. Apropos Französisch auf der Straße, das heißt, das hat dir bei diesem Film auch nicht viel genützt, weil die Sprache ja doch sehr gossenhaft ist teilweise. Gossenhaft, intellektuell, irgendwas dazwischen. Auf jeden Fall ist das keine Sprache, die man, ich glaube auch als Französischschüler müsste man sich da ziemlich durchquälen und wäre wahrscheinlich sehr schnell überfordert, weil es ja auch so ganz viel Sprachspiel ist und Sprachzertrümmerung und Sprachdekonstruktion. Also sprachlich bestimmt kein leichter Film, aber hey, wenn es irgendjemanden gibt, der ein bisschen Französisch kann oder von sich behauptet, ich kann ganz gut Französisch, schaut ihn mal im Original und schreibt uns vielleicht, wie ihr das wahrgenommen habt und ob ihr mitgekommen seid oder ob es euch hoffnungslos überfordert hat, was da zu hören war. Da werden wir noch ein paar Mal zu Gesprächen kommen drauf, weil ich diesen Film angeschaut habe und selbst mit englischen Untertiteln irgendwann aufgegeben habe und gedacht habe, ach, ich genieße einfach die Bilder. Es ist ja auch durchaus gerade bei diesem Film legitim und vielleicht sogar, worauf wir auch zu sprechen kommen werden, vielleicht auch sogar ein bisschen die Intention des Regisseurs und des Autoren der Vorlage. Die Intention des Autoren der Vorlage kann ja ganz, ganz schlecht gewesen sein, sich nur auf die Visuals zu konzentrieren. Ja. Aber wenn man sich die Wortschöpfungen anschaut, ich habe ja ein bisschen reingeschaut ins Französische, obwohl ich wie Schwein ins Uhrwerk geschaut habe, habe ich gedacht, okay, es ist spannend mit ein bisschen Erklärung, wie er Wortschöpfungen herbringt, die einfach einen lustigen Klang oder ne, so haben und gar nicht so sehr darauf aus sind, wirklich, naja, schon inhaltlich Verbindung herzustellen, aber eben ganz anders funktionieren, als Sprache normalerweise funktioniert. Ja, wir sind halt auch so mittendrin in der klassischen Postmoderne, können wir es mittlerweile nennen, weil wir befinden uns ja irgendwo danach, wo auch immer, der Postmoderne. Ja. Das ist ja auch das, was der Postmoderne ganz oft vorgeworfen wurde, dass sie den Sinn und so das Essentielle komplett außen vor lässt und einfach nur noch Spaß haben und spielen will. So die ganzen Dekonstruktivisten, die denken und gestalten eigentlich nicht mehr nach Inhalt, sondern nur noch danach, wie kann man irgendwie mit Zeug rumspielen, wie kann man referieren und Spaß haben. Und wieso wirft man denen das vor? Das habe ich nie verstanden. Das ist eine gute Frage. Naja, also du hast mir so viel Spaß, das geht nicht. Ich kann es schon verstehen. Es gab ja so ein bisschen diesen Konflikt zwischen den Kulturschaffenden, die irgendwie aus der Moderne kamen. Also tatsächlich, die Frankfurter Schule wird so oft in diesen postmoderne Diskurs reingeworfen. Und ja, möchtest grade, du Tee? Bloß ja, ganz kurz, ja, bitte. Gerade die Gegner der Postmoderne Postmodernen nennen, ja auf die Frankfurter Schule. Dabei waren, gerade in der Frankfurter Schule waren einige vehemente Gegner des postmodernen Spiels, weil die halt gesagt haben, nee, Kunst muss doch mehr sein, als nur mit Sprache rumzuspielen. Kunst hat doch irgendwie einen Sinn und einen politischen Auftrag. Kunst soll Werte vermitteln. Kunst soll irgendwie was Höheres finden. Und was ihr hier gerade macht, ist einfach nur noch Kunst zum Selbstzweck. Quasi der neue Ästhetizismus. Ist das der Unterschied zwischen einem Ölgemälde und dem Designansatz, Bauhaus etc.? Vielleicht, aber ich glaube, die postmodernen KünstlerInnen und DenkerInnen hätten sich nicht als Designfreaks verstanden. Ja, gut, okay. Das ist ja auch eine andere, kommt ja aus einer anderen Ecke dann. Das ist klar, aber... Ich glaube, die hätten sich sogar eher so als Anti-Design verstanden, weil Design natürlich so sehr formgebunden ist und sehr klar versucht, Ordnung zu schaffen und auch versucht, im Design geht es ja im besten Fall auch ganz oft darum, einen Gleichklang von Gestaltung und inhaltlicher Ebene zu erschaffen. Also ganz banal, dass so ein geschwungenen Coca-Cola-Schriftzug hat, der irgendwie das vermittelt, was die Marke auch vermitteln soll. Und ich glaube, darum ging es den Postmodernen und den Dekonstruktivisten eher weniger um diesen Gleichklang, vielmehr um die Zerstörung dieses Gleichklanges. Wir sollten uns auf keinen Fall in zu viel Theorie verrennen. Lass uns mal ganz kurz einsteigen damit, worüber wir überhaupt reden. Sossi dans le Métro aus dem Jahre 1960 von Louis Malle ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Raymond Queneau. Aus dem Jahre 1959, also tatsächlich ein Jahr nach Veröffentlichung des Romans, wurde das Ding verfilmt. Was ich sehr absurd finde, weil wenn die Veröffentlichung 1960 passiert ist, dann wie lange haben sie gedreht und wie schnell hat irgendwie der Regisseur gesagt, jo, das nehme ich. Also er hat sozusagen den ersten Verkäufern dieses Buches das Ding aus der Hand gerissen und sofort gelesen und sofort gesagt, gut, das wird verfilmt. Es war ja gar nicht Louis Malle, der am Anfang so begeistert war von der Vorlage, sondern William Klein, ein Fotograf und Filmemacher, der vor allem bekannt ist durch seine Dokumentarfilme, beziehungsweise damals vor allem durch seine Dokumentarfilme bekannt war. Und der hat das Buch gelesen und war wie viele seiner Zeitgenossen total beeindruckt davon. Das Buch hat hohe Wellen geschlagen. Das wurde sehr wohlwollend rezipiert und es wurde sehr positiv darüber geredet, wie es mit der Sprache spielt, wie es Neologismen schafft und wie es in Sprache so Auflösung von Wirklichkeiten darstellt. Und William Klein fand das total toll und wollte das umsetzen und hat dann irgendwie mehr oder weniger durch Zufall mit Louis Malle drüber geredet und hat dann gesagt, hey, lass uns das doch zusammenarbeiten. Oder Louis Malle hat auch gesagt, hey, lass uns doch zusammenarbeiten. Louis Malle war immer so ein bisschen Außenseiter der Nouvelle Vague, war aber damals schon ein Regisseur, der einen Namen hatte, vor allem dank Fahrstuhl zum Schafott aus dem Jahr 1957. Irgendwas mit Lovers. Und die Liebenden, Les Amants. Genau. Fahrstuhl zum Schafott vor allem durch die Einbindung von Musik in Film. Er hat damals mit Miles Davis gearbeitet für den Soundtrack. Und übrigens ganz, ganz großartiger North-Thriller aus Frankreich, Fahrstuhl zum Schafott, sehr sehenswert, noch in Schwarz-Weiß. Was ich so bemerkenswert finde, ist, dass er bei seinen ersten Werken mit Miles Davis arbeiten durfte und gleich so eine krasse Sache gemacht hat. Ja. Und dass sich so einen Ruf erarbeitet hat und dann mit Sassi was völlig anderes macht. Ja. Er hat schon mit Die Liebenden was komplett anderes gemacht. Ne? Also Louis Malle ist ein sehr spannender Regisseur, weil man weiß nie so genau, woran man bei ihm ist, wenn man einen Film von ihm sieht, weil er hat einfach in allen Genres gewütet. Also Fahrstuhl zum Schafott war ein sehr traditioneller North-Thriller mit Mitteln der Nouvelle Vague. Die Liebenden war ein unglaublich kitschiger Liebesfilm, bei dem ich bis heute nicht so ganz verstanden habe, warum der so als Meisterwerk gilt. Und dann haben wir Sassi, das ist einfach pures Chaos. Und er hat auch ganz viel im Surrealismus gewütet später. Er hat fast so burleske Filme gemacht, Hollywood-Filme quasi auch. Krass. Der hat alles mal rausprobiert. Und insofern finde ich es, also wenn man ein paar Filme von Louis Malle gesehen hat, stellt man irgendwann fest, okay, man weiß einfach nicht, was als nächstes kommt, weil im Gegensatz zu anderen Regisseuren, auch der Nouvelle Vague, wie zum Beispiel Godard, gibt es bei Louis Malle wenig Konsistenz in den Filmen. Auch qualitativ gibt es große Unterschiede. Ja. Und deswegen ist das immer so eine Überraschung. Ganz kurz Nachfrage, weil ich das gerade nicht finde bei mir. Außer Atem ist später entstanden, oder? Außer Atem ist 1960 auch entstanden. Das heißt, wir sind hier in derselben Zeit. Ja. Und so die End-50er und frühen 60er gelten ja als die Zeit der Nouvelle Vague. Ja. Ähnlich wie bei anderen Filmbewegungen ist so, dass die Nouvelle Vague früher einsetzt als ihre Filme, was einfach damit zusammenhängt, dass die Vertreter der Nouvelle Vague, die großen Vertreter der Nouvelle Vague wie François Truffaut oder auch Jean Renoir, dass die alle eigentlich aus der Kritik kamen. Das waren Theoretiker, die haben über den Film geschrieben. Und so ein bisschen als der Grundlagentext der Nouvelle Vague gilt ja eine gewisse Tendenz im französischen Film von François Truffaut, 1954 veröffentlicht. Ja, also eine gute Zeit vor diesem Film. Mhm. Und die eigentlich großen Langfilme, die, wo man sagt, das ist Nouvelle Vague, die setzen eher so Ende der 50er, Anfang der 60er ein. Also vielleicht so Hiroshima Mon Amour von Alain René, 1959. Und Außer Atem, eigentlich ist von 1960, ist eigentlich der Initialfilm der Nouvelle Vague. Ist das irgendwie seltsam, dass Kritiker anfangen, Filme zu machen? Also mir fallen einige Beispiele ein, warum das keine gute Idee ist, also dass das irgendwie nicht so gut funktioniert. Also zum Beispiel unser Beyond the Valley of the Dolls. Ja. Also das ist schrecklich. Ja, Roger Ebert. Das ist nicht immer eine gute Idee, als Kritiker dann zu sagen, ich kann es besser, ich mache jetzt einen Film. Sind die Filme dann zu verkopft, zu konstruiert, als dass sie wirklich funktionieren würden? Oder was ist das Problem? Oder gibt es das Problem gar nicht und es existiert nur in meinem Kopf? Die Gefahr besteht natürlich auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ganz wichtig, von was für einer Form von Kritiker wir reden. Hm. Wenn wir uns die französische Kritik zu der damaligen Zeit anschauen, die französische Filmkritik, ist das was anderes als das, was Roger Ebert dann Ende der 60er gemacht hat. Ganz einfach, weil die haben ja nicht das gemacht, was man heute kennt, so als traditionelle Rezension, wo jemand schreibt, der Film ist so und so, der ist ganz gut, deswegen und deswegen und ich gebe ihm 3 von 5 Punkten. Ja. Das haben die ja nicht gemacht. Die waren ja wirklich Filmliebhaber und Filmphilosophen, die einfach sich sehr viel mit dem Medium auseinandergesetzt haben und sehr lange darüber nachgedacht haben, was macht die Kunst mit uns, wie können wir die Kunst weiterentwickeln, wie kann sich die Kunst verändern. Also es gab damals vielleicht so ein bisschen mehr so ein Gleichschritt von Kritik und Kunst, einfach weil es ein relativ junges Medium war. Ja, so jung auch nicht mehr, muss man sagen. Als anderes Beispiel, wo es funktioniert, würden mir vielleicht die Expressionisten einfallen. Die klassischen Expressionisten haben ja auch mit diesen Zeitschriften angefangen, wo Theorie ganz oft auch neben Kunst stand, wo die ganz viel drüber philosophiert haben, was den Expressionismus auszeichnet, wie ihre Kunst aussehen soll, wie ihre Kunst die Welt revolutionieren soll. Und dann gleichzeitig haben sie auch diese Kunst gemacht. Also es gab irgendwie so ein Zusammenarbeiten von Kritik und Medium. Mhm. Und die haben sich nicht als Gegenspieler verstanden. Und ich glaube, das war bei den Nouvelle Vague-Leuten auch so. Das waren keine Feinde des Films und auch keine Nachmesser. Das waren nicht Leute, die dem Film versucht haben einzuordnen. Die haben was anderes gemacht irgendwie. Also ist die Erfindung des Kapitalismus der klassische Kritiker, den wir heute kennen? Oder was würdest du sagen? Weil die Kunst, wenn du sagst, es sind quasi auf dem gleichen Gleis entlang fahrende philosophische Beobachter und nicht Kritiker, die einsortieren, dann fällt eine Einsortierung fängt ja erst dann an, wenn du anfängst, Dinge miteinander vergleichen zu wollen, um sie in ein Raster zu bringen, der Sehbarkeit oder des Lohnenswerten im Sinne des kapitalistischen Gedanken, oder nicht? Das ist so hart gesagt. Nee, es geht ja um Kanonisierung auch. Also ein Roger Ebert ist jetzt niemand, der sagt, ich beurteile, wie gut man den Film verkaufen kann. Und das machen wir ja auch nicht. Also deswegen frage ich mich gerade, ob wir uns dann in diesem Sinne eher als Filmphilosophen verstehen sollten, als Filmkritiker. Ob es da überhaupt diese scharfe Grenze geben kann? Nein, auf keinen Fall gibt es diese scharfe Grenze. Natürlich findet das alles komplett auf dem Spektrum statt. Ich würde behaupten, die Nouvelle Vague-Leute standen eher so stärker noch auf der anderen Seite des Spektrums, einfach weil die einfach Filme nicht so bewertet haben. Also ich glaube, du hättest die nicht so wie uns über einen Film reden hören. Die hätten nicht so gesagt, das fand ich nicht so gut handwerklich und das war nicht so gut gemacht. Die hatten einen anderen Auftrag, ein anderes Sendungsbewusstsein. Und die Texte, die damals veröffentlicht wurden in dieser Zeitschrift Carrière du Cinéma, für die er unter anderem Truffaut gearbeitet hat, die hatten auch immer so ein Call to Action drin. Ne? Truffaut hat nicht einfach nur gesagt, das ist Kacke am Film, sondern Truffaut hat gesagt, Leute, wir müssen hier so Filme drehen, guckt euch das mal an, das müssen wir machen. Also der hat sich immer auch als Filmemacher verstanden, der gleich auch sagt, was gemacht werden muss. Ja, okay. Das heißt, wir sind zu faul? Wir gucken uns die Filme an und sagen einfach, naja, also da fand ich Wes Andersons letzten Film besser, weil... So ein bisschen, naja, wir haben halt einfach, unser Verständnis von Filmkritik ist natürlich auch geprägt von dem, wie sich es dann im 20. Jahrhundert viel entwickelt hat. Mhm. Und da gibt es natürlich auch die Gesetze des Marktes, die da ganz stark reinwirken, dass die Masse von Leuten sagt... Stell die Forderung an die Kritik, sag mir, was ich gucken soll. Sag mir, wofür ich mein Geld und meine Zeit investieren soll. Deswegen meine ich der Kapitalismus. Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Weil der Zuschauer ja wissen will, was lohnt sich jetzt, mein Geld auf den Kopf zu kloppen, damit ich da reingehe, weil der Kinobesuch ist einfach teuer geworden. Oder meine Zeit. Wenn du Zeit als Kapital betrachtest, spielt das ja auch eine große Rolle. Ja, ja. Ist ganz spannend, weil wir ja auch in einer Zeit leben, wo man sagen kann, okay, was passiert gerade mit der Kritik dadurch, dass alles so krass verfügbar ist? Ja. Zum Beispiel Musikkritik, wird die jetzt obsolet, weil du sowieso kurz mal bei Spotify ein Album reinhören kannst? Oder verändert sich die Kritik dadurch wieder und es gibt wieder andere Anforderungen an die Kritik? Ja. Ja, wahrscheinlich ist Kritik, wenn es jetzt um Musik geht, die sowieso zugänglich ist, eher so ein Katalysator für Acquired Taste. Der erzählt dir dann, warum du die Musik gut finden sollst. Ja, das klingt immer so negativ und zynisch, wenn du das so sagst. Aber es ist ja tatsächlich ganz spannend, Geschmack eingeordnet zu kriegen. Ja, nee, natürlich. Und auch Geschmack ist total subjektiv, durch und durch. Man kann alles mögen und alles kacke finden. Aber was man machen kann, ist, ich würde sagen, Geschmack objektifizieren. Das heißt, man kann Gründe finden, warum der Geschmack, den man hat, gut ist. Und warum der, oder beziehungsweise warum das, was man gut findet, gut ist. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen das, wo sich dann... Wo sich die Frage nach dem guten und schlechten Geschmack irgendwie nochmal trennen lässt, ne? Wenn wir sagen, alles ist subjektiv, dann gibt es keinen guten und schlechten Geschmack. Aber wenn du sagst, du kannst mit Argumenten und indem du tiefer eintauchst, kannst du begründen, warum du etwas gut findest. Wenn du das kannst, dann ist dein Geschmack gut im weitesten Sinne. Während wenn du einfach nur sagen kannst, geil, bunt, dann ist dein Geschmack schlecht. Das würde ich so nicht unterstreichen. Ich kann durchaus in ein Museum gehen und mich vor ein Bild stellen und sagen, wow, cool. Und weniger zufällig davor stehen und sagen, das ist gut. Dann ist es vielleicht nicht die Unterscheidung in guten und schlechten Geschmack, sondern eher die Unterscheidung in reflektierten Geschmack. Ja, natürlich. Vielleicht. Und das ist ja auch... Was ist der Vorteil an reflektierten Geschmack? Gibt es da einen Vorteil? Ist das die überlegene Version von Geschmack? Ich weiß nicht. Na, der Vorteil ist im besten Fall, dass du dadurch deinen Geschmack eher vermitteln kannst. Dass du vermitteln kannst, warum du was gut findest und damit vielleicht Leute sogar im besten Fall für etwas begeistern kannst, was dir gefällt. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass du dich selbst, dass du reproduzieren kannst, dass du nämlich in deiner Wohnung stehen kannst und sagen kannst, oh, geiles Bild, und dich umdrehen sagen kannst, aha, das passt jetzt deswegen nicht dazu. Ja. Nur klappt das leider nicht immer. Der harte Übergang von Theorie zu Praxis. Ich weiß, was mir gefällt. Ich komme in Johannes Wohnung und denke, oh ja, stilsicher. Und dann komme ich in meine Wohnung und denke, Moment, bei Johannes war da ein Bild. Wenn ich da jetzt ein Bild aufhänge... Und dann hängt das in diesem Rattenloch. Drunter auf dem Boden steht so ein Pets Süßigkeitenspender. Ja, genau. Irgendwo in der Ecke liegt ein Beachvolleyball. Ja, und die Playstation. Und die Playstation, genau. Nichts gegen die Playstation, aber wenn ihr sie ordentlich einsortiert vielleicht und dann irgendwie... Nein, es ist völliger Blödsinn. Die Macht, was ihr wollt. Ist kein Blickfang fürs Wohnzimmer. Also die Playstation ist eine tolle Konsole, aber sie ist kein Blickfang fürs Wohnzimmer. Sie ist einfach hässlich. Nein. Rein objektiv das ist, gesehen. Ja, aber im richtigen Kontext funktioniert auch das. Du musst halt nicht nur davor stehen und sagen, oh, geil, sondern auch wissen, warum. Plastik. Wo waren wir? Sazidol im Metro. Louis Malle hat angefangen, was, kommen wir das echt Ding wirklich zu diesem Film? Machen wir wirklich diesen Film noch? Ja, und William Klein war dann als Berater dabei, weil sie irgendwann festgestellt haben, okay, William Klein macht nicht wirklich was, sondern Louis Malle macht die ganze Arbeit. Ja. Und Louis Malle sortiert alle rum und sagt allen, wie sie stehen müssen und wie sie aussehen müssen. Und dann hat William Klein gesagt, okay, ich halte mich mal ein bisschen zurück. Ich halte mich mal ein bisschen mehr zurück. Und am Schluss war er halt nur noch künstlerischer Berater. Ja, aber kann man auseinanderklamüsern, was von ihm kommt und was nicht? Weil das ist schon schwierig dann irgendwann. Was haben die besprochen, was haben die nicht besprochen? Was hat er dann noch mit eingebracht später und was nicht? Weil man muss dazu sagen, der Film ist voll von Zeug. Ja. Und man kann es natürlich nicht mehr auseinanderklamüsern. Insofern muss man irgendwie pauschal wenigstens ein bisschen Credit noch geben, oder? Na, Klein selbst hat gesagt, er findet es verrückt, wenn irgendjemand behaupten würde, er hätte Kurich Regie geführt in dem Film, weil alles, was gemacht wurde, kam von Louis Malle. Also wie gesagt, Klein selbst hat gesagt, nee, okay. Leute, echt jetzt, ich habe damit nichts zu tun. Und es gibt sogar so eine Anekdote von Klein, wie er gesehen hat, dass eine Szene mehrmals gedreht wurde. Mhm. Und dann hat er gesagt, ey, das ist eigentlich ganz geil. Und diese Wiederholung, das können wir ja auch machen. Wir spielen hier so viel, wir experimentieren hier so viel, warum nicht das? Und dann ist dann wohl vor die Crew getreten und hat gesagt, Leute, wie wär's, wenn wir das machen? Und dann gibt's diesen Moment des Schweigens. Man sieht so einen Busch vorbeifliegen. Und Klein selbst hat gesagt, das war der Moment, wo er realisierte, dass er keine Chance hatte. Okay. Er war lost. Es war Louis Malles Film und Louis Malle hat gesagt, wo es lang geht. Und ich glaube, er dürfte sogar ganz glücklich sein, dann am Schluss noch so als künstlerischer Berater irgendwie eine Rolle in den Credits zu kriegen. Ja. Weil Louis Malle war ein Regisseur der Nouvelle Vague und dementsprechend war es ein Vertreter des Auteurfilms. Das heißt, Louis Malle war jemand, der davon überzeugt war, dass der große Filmemacher, der Autor, alles in der Hand hat und alles bestimmt vom Drehbuch bis zur kleinsten Einstellung. Wobei das ja gar nicht stimmt wirklich, weil das eine Vorlage hat, was der Nouvelle Vague so ein kleines bisschen entgegengeht, wenn ich das richtig verstehe. Es gibt ja wirklich, das Buch ist ja hervorragend verfilmt, wenn man das so daneben hält. Also ich habe ein bisschen geguckt, ne? Mir ist ein bisschen angeschaut, was da drin ist. Und natürlich kann man viele Sachen des Buches nicht in einen Film packen, aber dafür hat der Film halt Übersetzungen gefunden, visueller Art, die ich total spannend und total geil finde und was wahrscheinlich genau das Vergnügen des Lesens beim Gucken macht. Ja. Es gibt so ein Interview mit Louis Malle, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Anfang der 60er Jahre im französischen Fernsehen, wo er gefragt wird, wie es dazu gekommen ist und wie er den Film machen wollte und was er im Sinn hatte. Und er sagt, Film ist ein anderes Medium als Literatur. Mhm. Und das Besondere an Cournots Buch ist offensichtlich, dass es eine Kritik und Dekonstruktion von Sprache und Literatur ist. Und ich habe versucht, das Ganze insofern in den Film zu übertragen, indem ich es nicht zur Kritik an Sprache mache, was das Medium der Literatur ist, sondern als Kritik am Bewegtbild, am Medium Film. Und dann habe ich halt versucht, so wie das, was auch im Buch enthalten ist, diese Parodie und Pastiche, also diese Imitation, Hommage und Satire, diese Nachahmung von den Traditionen des Mediums, das habe ich versucht eben im Film zu machen. Das heißt, ich nehme die Tradition des Films und versuche das zu persiflieren, zu imitieren, aber auch mich davor zu verbeugen. Das schiebt er dann so hinterher und deswegen möchte ich diesen Film Charlie Chaplin widmen. Oh, das ist so süß. Oh, und Charlie Chaplin hat den Film gesehen und fand den ganz toll. Du musst wirklich dran denken, er war ein junger Regisseur damals. Es ist auch diese Aufnahme von ihm ist toll, weil er sitzt da wirklich als ganz junger, verschüchterter Regisseur. 24, 25, wie alt ist der? Irgendwas in der Richtung? Ja, er war 32 war er geboren, das heißt, er war 28, als der Film veröffentlicht wurde. Ah, ja, also mit 27 hat er ihn gedreht. Und er ist da wirklich stolz drauf und man merkt ja auch, also er ist ja sehr inspiriert von der amerikanischen Kultur, da werden wir bestimmt noch mehrmals drauf zu sprechen kommen. Er sagt dann auch, dass er total umgehauen war, als Chaplin zu ihm gesagt hat, dass er den Film mochte. Und Charlie Chaplin hat den Film in Frankreich gesehen. Ne? Er hat ihn in Frankreich zum Filmfest eingeladen. Der Film war nicht untertitelt. Charlie Chaplin hat kein Wort von dem Film verstanden. Ah, und Charlie Chaplin war trotzdem begeistert danach. Natürlich, aber wirklich. Ihr müsst euch, wenn ihr diesen Film nicht gesehen habt, ihr müsst diesen Film sehen. Plor, einmal ganz kurz dazwischen geschoben. Bitte gib mir nie wieder einen anderen Film als solche Filme. Okay. Vielleicht. Ich find's geil, weil man wirklich alles versteht. Es ist egal, ob ich die Untertitel lese oder nicht. Nein, es ist nicht ganz egal, weil es gibt eine Ebene, die da durchaus fehlen würde. Aber es ist so geil und ich kann Chaplin so gut verstehen, dass der einfach drin sitzt, sich das anschaut, kein Wort versteht und total begeistert ist. Ja. Natürlich. Springen wir einen Schritt zurück. Weil das haben wir euch noch gar nicht gesagt. Ihr habt ja den Film alle gesehen, deswegen müsst ihr es nicht wissen. Aber trotzdem ganz kurz, worum geht es eigentlich in diesem Film? Worum geht es im Film? Es gibt ein Mädchen, Sazie, das fährt mit der Mutter nach Paris rein. Wir sehen das am Anfang im Zug ankommend und dann geht das Chaos eigentlich los. Also es gibt einen Onkel, der holt das Mädchen ab. Sie hat ihn nie gesehen vorher, die haben nichts miteinander zu tun gehabt. Du bist also Onkel Gabriel. Und die sind sofort total liebevoll miteinander. Ich find's total süß. Und wir erfahren auch, warum sie bei ihrem Onkel ist. Und zwar, das ist diese Dark Note, die wir immer mal wieder reingepresst kriegen während dieses Films, weil ihre Mutter schnacken will. Ne? Die Mutter trifft sich mit einem Liebhaber und will einfach mal Ruhe vor der blöden Göre haben. Sie bis 10. Auch wenn sie oft nicht, 9,5. 9,5, auch wenn sie oft nicht wie 9,5 klingen. Nein, überhaupt nicht. Aber sie flucht ziemlich schnell und ziemlich viel. Und es geht auch gleich los mit Fluchen, ne? Also irgendwie ja. Napoleon, ne? Gabriel sagt, oh, und jetzt kannst du da die Heimat von Napoleon sehen. Mhm. Und Napoleon am Arsch. Am Arsch. Und aber das fällt so oft. Napoleon am Arsch oder sonst irgendwas am ja. Arsch. Es ist einfach, sie hat ein sehr loses Mundwerk, muss man ja. sagen. Und Gabriel will sie dann zu sich nach Hause bringen, also bringt sie auch zu sich nach Hause. Mhm. Und sie hat aber nur ein Ziel, sie kommt vom Land und sie will, wenn sie schon mal in der Stadt ist, will sie Metro fahren. Sie ja. will U-Bahn fahren, unbedingt. Und ich kann es so gut verstehen. Ja. Egal, wo du sein könntest, ob du jetzt bei Notre Dame oder sonst irgendwo sein könntest, als Kind willst du Metro fahren. Natürlich. Mhm. Es ist so großartig. Ja. Und dann ist aber, und was so on brand ist für Frankreich, Streik. Ja. Natürlich. Nichts was härt. Sonst. Und das ist wirklich, wirklich ein Downer für Sassi. Sie hat sich so drauf gefreut, Metro ja. zu fahren und dann geht es nicht. Aber Gabriel hat ja auch ein kleines Programm für sie vorbereitet. Also er sagt, ach komm, ich kann dir das zeigen mhm. und das. Und er hat auch seinen persönlichen Chauffeur, den Taxifahrer Charles, der sie auch abholt vom Bahnhof und mit dem sie dann durch die Stadt fahren. Ja, aber der hat ja erstmal Probleme, ne? Der ist ja belagert von allen möglichen Leuten. Ja. Und das ist ein wiederkehrendes Mittel. Das crowded, überall crowded. Sie versuchen alle bei ihm mitzufahren und dann versuchen sie bei anderen Taxen mitzufahren. Und die ganze Stadt ist voll von Autos. Und das in den 60ern. Es ist so krass. Ja. Und dann haben wir diese geile Autofahrtszene, ne, die auch so sehr schnell ist im Zeitraffer. Ja. Wir sehen Sassi immer mal wieder die Tür aufmachen ja. und sich so raushängen aus dem Auto. Total krass. Gabriel versucht ihr zu erklären, was wo ist und mhm. hat selbst keine Ahnung, aber Charles hat auch keine Ahnung. Also wiederkehrendes Motiv, die Orte, mhm. es ist nicht ganz sicher, was wo ist. Ja. Und er sagt, hier siehst du das Pantheon und dann sagt Charles, Blödsinn, das ist es doch gar nicht. Mhm. Und sie diskutieren die ganze Zeit drüber. Am Ende ist es wahrscheinlich irgendwas ganz anderes gewesen. Ich habe nicht extra nachgeschaut. Sie ist auch immer wieder der Meinung, dass sie sowieso Scheiße erzählen, oder so? Also, ja, sie flucht die ganze Zeit. Sie hat eigentlich keinen Bock. Sie will Metro fahren. Verdammt nochmal, was machen diese komischen alten Leute da mit ihr? Aber trotzdem habe ich das Gefühl, egal wie soll sie schimpft, ist sie irgendwie trotzdem liebevoll mit allen. Sie ist so süß. Sie ist wirklich süß. Sie ist unglaublich niedlich. Ja. Catherine Demangeon. Ich entschuldige mich sehr für meine französische Aussprache, die wirklich nicht on point ist. Ich war schon gespannt, wie du es machen würdest. Weil ich dachte, du hast ja das auf jeden Fall gelernt so ein bisschen und deswegen konnte ich mich zurücklehnen, aber... Ich gebe mir Mühe. Die hat nicht viel danach gespielt. Nee, die ist Lehrerin geworden. Ja, sie hat zumindest noch so zwei Filme in ihrer Vita stehen. Genau. Fête Sauter la Banque mit Louis de Funès. Und Misa Sack, keine Ahnung, beide nicht gesehen. Sie dominiert einfach den Film mit ihrem Charme. So dermaßen. Sie ist so großartig, ganz, ganz toll mit ihrer Zahnlücke. Ja, mit ihrer Zahnlücke und dann so sehr ambivalent gezeichnet, weil sie hat auf jeden Fall das, was wir ja oft sehen in Filmen mit kindlichen Protagonisten, dass sie sehr altklug ist und oft auch weiser daherkommt als die Erwachsenen. Ja. Aber sie ist manchmal auch einfach nur Anarchie. Mhm. Ne, sie ist radikal kindlich, albern, treibt ihre Umgebung zur Weißglut. Mhm. Und versucht oft auch klüger und weiser zu klingen, als sie eigentlich ist. Und sieht man oft in diesen Momenten, wenn sie sich so das, was sie erlebt in der Außenwelt, was teilweise ziemlich krasse und verstörende Sachen sind, indem sie versucht, sich das irgendwie so zusammen zu puzzeln und irgendwie damit die Welt erklärbar zu machen. Und das sind dann halt oft so sehr unvollständige Sachen, die sie irgendwie zusammensetzt, weil halt einfach wichtige Informationen fehlen. Ein wiederkehrendes Moment des Films ist, dass sie sich drüber Gedanken macht, was homosexuell bedeuten könnte, ja. weil ein Polizist Gabriel irgendwann bezichtigt, schwul zu sein. Und sie hört das halt und sie versucht das irgendwie zu verstehen und versucht da irgendwie sich so einen Reim draus zu machen und sinniert da sehr viel drüber. Sie redet sehr viel über Sex. Und sie versucht herauszufinden, ob er es ist oder nicht. Sie versucht es herauszufinden. Obwohl sie keine Ahnung hat davon, was es bedeutet, wenn er ja sagt oder was es bedeutet, wenn er nein sagt. Aber sie will herausfinden, ob es stimmt. Sie will diese eine Gewissheit haben. Ja. Und sie redet, es gibt mehrere Gespräche von ihr über Sex oder über irgendwelche dunkleren Sexsachen. Und sie stellt sich auch teilweise als Frau dar, ja. die sie nicht ist, also ja. als ausgewachsene Frau. Was ich weiß nicht, im Buch ist sie ja eigentlich 12, 13 und da ist es auch nochmal eine andere Geschichte, ja. weil sie da auch noch mehr in Richtung Pubertät geht und dann das natürlich ein ganz anderes Thema ist, Sexualität. Ja. Aber als 9,5-jähriges Kind macht das ein Spannungsfeld auf, was ein bisschen verstörend ist. Ja, wenn wir schon bei dem Spannungsfeld sind, ich kann mir vorstellen, dass das bei ganz vielen Filmen verstörend wäre, weil es halt irgendwie so sexualisiert im schlimmsten Fall. Ja, genau. Und dann irgendwie so eine ganz unangenehme Atmosphäre erzeugt. Ich finde, in diesem Film passiert das überhaupt nicht, weil dieses Reden über Sex, das sie macht, immer ein Mittel ist, um die Erwachsenen wahnsinnig und fertig zu machen. Ja. Also es gibt ja diese eine Szene, wo sie Charles ausfragen will und dann sich offensichtlich selbst so ein bisschen anbietet und dann gibt es diese Verfolgungsjagd den Eiffelturm runter und er ist so total gestresst von ihr, weil sie die ganze Zeit sagt, ja, du könntest ja auch mit mir und ich bin doch auch schon fast erwachsen und ihn macht das wahnsinnig. Ja. Und es ist so entsexualisiert, es ist einfach ein Kind, das einen Erwachsenen penetrant nervt. Das wollte ich gerade sagen, das Wichtige daran, was dieser Film schafft, warum das Ganze nicht schlimm wird, man nur einfach das kulturell einsortiert und sich denkt, oh Gott, ein Kind, das so sehr sexualisiert erzählt, das ist nicht schwierig, aber der Film selbst geht so naiv und so völlig entsexualisiert mit der Geschichte um. Alle, die mit ihr agieren, haben keinerlei sexuelle Energie mit ihr. Petro Truscaillon? Ja. Zu dem wir gleich kommen werden. Da kommen wir gleich noch zu. Aber ansonsten, weißt du, diese ganzen Gespräche sind ja total entsexualisiert eigentlich, obwohl es um Sex geht und obwohl sie sich irgendwie quasi anbietet, aber auch auf eine Art und Weise, sie weiß nicht, was das bedeutet und die anderen sagen alle, nein. Ja, es ist für sie auch so ein albernes Spiel und sie merkt, glaube ich, auch, dass sie damit irgendwie ein Tabu ankratzen. Ja, ja, und dass genau. sie damit Erwachsene wirklich nerven kann und dass sie damit Erwachsene ärgern kann. Und zu ihrem großen Ziel neben dem Fahren in der Metro gehört natürlich auch, Erwachsene zur Weißglut zu bringen. Das natürlich. Macht ihr ein unglaubliches Vergnügen. Die Frage ist so ein kleines bisschen, können wir die Geschichte überhaupt ordentlich erzählen? Ich glaube nicht, sonst springen wir einfach von Episode zu Episode. Wir können uns ja mal so ein bisschen an den Personen entlang hangeln. Ja, okay. Also wir haben Gabrielle, ihren Onkel, und Charles, den Fahrer, und dann lebt dieser Gabrielle in einem Haus mit einer illustren Bewohnerschar, zu der unter anderem der Vermieter Thurandot gehört, der mit seinem Papagei ständig unterwegs ist. Ja. Der überhaupt nicht glücklich darüber ist, dass so eine dumme Göre bei ihnen jetzt im Haus ist. Mhm. Dann haben wir Albertine, die Ehefrau von Gabrielle, die zumindest am Anfang wirkt, als ob sie nur bedienen würde. Ja. Sie da beim Abendessen sitzen und sie geht einmal rein und raus, während Gabrielle und Sassi beim Abendessen sitzen. Das ist aber auch eine geile Szene, oder? Also, weil sie wirklich immer wieder reinkommt und immer noch was Neues bringt und immer noch was Neues bringt und das so der erste Moment ist, wo die Absurdität anfängt, an dir ranzukratzen, weil die Kameraeinstellungen nicht mehr stimmen. Das ist Peak Nouvelle Vague, ne? Das ist alles, es ist fast wie aus dem Lehrbuch. Ja. Also man kann so außer Atem von Godard neben dran halten, diese Café-Szene, und man sieht genau dasselbe. Man sieht diese Jump-Cuts, man sieht diesen Bruch der 180-Grad-Regel. Ja. Also es ist einfach, die Kamera spielt verrückt. Und selbst wenn man das filmische Fachwissen nicht mitbringt, sieht man, dass da irgendwas off ist. Das ja, natürlich. Stimmt nicht so sofort. Richtig. Vor allem, weil sie einmal auf der einen Seite und auf der anderen Seite sitzt und so und das alles in einem Schwenk unter Umständen auch noch. Das sehen wir auch später dann noch in der Verfolgungsjagd, dass das irgendwie tricktechnisch umgesetzt wurde. Was ich ganz toll finde in diesem Film, aber wenn du schon Breathless, außer Atem ansprichst, dann muss ich sagen, damals hatte ich eine große Kritik daran. Mir hat es nicht gefallen. Ich fand es zu prätentiös. Ich fand es zu. Komm, du machst das jetzt nur deswegen, weil es irgendwie ein Tabu bricht oder weil es irgendeine Regel bricht, aber nicht zum Film gehört. Und hier gehört es so intrinsisch zum Film, dass ich das alles total geil finde. Jeder falsche Schnitt ist für mich die große Feier des Kinos. Warum gehört es zum Film? Warum gehört es da zum Film und nicht bei Außer Atem? Weil die ganze Geschichte total chaotisch erzählt ist und weil ich total in diesem Kind drin bin, das die Welt erlebt und das die Welt auf eine Art und Weise erlebt, die einfach nicht logisch ist. Ich glaube, das ist was ganz Wesentliches, dass wir, was Godard ja natürlich auch versucht hat, ist so diese Großstadtwahrnehmung mit diesem hektischen irgendwie rüberzubringen. Was wir hier haben, ist nicht nur die Großstadtwahrnehmung, sondern vor allem die Wahrnehmung eines Kindes, ne, die so unvollständig ist, die auch chaotisch ist und die Sachen vergisst, Sachen weglässt und die einfach springt. Also so ein, und das Kind muss nicht ADHS haben, um nein, so zu sein, dass nicht. Kinder haben einfach nicht so eine Aufmerksamkeitsspanne wie Erwachsene. Kinder sind schnell abgelenkt, für Kinder geht alles irgendwie rasanter und aufregender und das sehen wir halt hier die ganze Zeit. Da wird halt auch ein Essen zu einer großen Party, auch wenn sie nichts anderes machen, als Suppe zu löffeln. Ja, genau. Es ist großartig. Gibt es später dann nochmal mit den Muscheln, was auch total krass wird. Wo sie diese Muscheln und diese Pommes ganz schnell in sich reinstopfen. Wo du quasi nur kurz wegschneidest und wenn du wieder zurück bist, hat sie die Pommes aufgegessen. Dann kommen die Muscheln und sie frisst eine nach der anderen, eine nach der anderen. Außen im Hintergrund türmen sich die Menschen, die zuschauen, wie sie essen. Es ist einfach großartig. Und während sie das macht, erzählt sie diese absurd düstere Geschichte, dass ihre Mutter ihren Vater umgebracht hat. Total krass. Und man denkt sich, was? Aber das Geile ist, dass er ja eigentlich bei den wesentlichen Teilen der Geschichte wegschneidet. Man hat ja dann nur noch so kleine Stichworte, die man versteht. Und dann immer, wenn es weggeht von ihr, hört man nur noch Gemurmel und keinen Inhalt. Ja. Und dann kommt man zurück, hört wieder ein Stichwort und denkt sich, oh, dort ist sie gelandet. Und dann geht's weiter. Ja, wie konnte das auf einmal passieren? Ja. Well, that escalated quickly. Genau. Ja. Krass. Diese Hektik der kindlichen Wahrnehmung sehen wir vor allem, weil es gibt große Verfolgungsjagden. Dieser Film besteht eigentlich aus, man könnte sagen, drei großen Verfolgungsjagden. Mhm. Die erste ist noch relativ kurz. Das ist die, wenn sie am nächsten Morgen abhaut und dieser Tyrandot hinter ihr herläuft und sie will halt die Metro sehen und sie flieht vor dem Tyrandot und kommt dann, er hat sie fast und dann landet sie in so einem Kreis von Leuten und sie sagt, helft mir, ich kenne diesen Mann nicht und eine nette Frau fragt, was hat er denn gemacht und dann flüstert sie so ins Ohr. Geil. Ich liebe das. Du hast echt einen nach dem anderen, du hast da 20 Leute stehen, die sich gegenseitig ins Ohr flüstern, Stolpost. Ohne dass wir verstehen, was los ist, was das Mädchen gesagt hat und wir werden einfach nie erfahren, was genau sie gesagt hat. Und du kannst dir auch vorstellen, wie es im Verlauf dieser stillen Post immer schlimmer und schlimmer wird. Alle sind empört. Ja. Und es wird auch weiter erzählt. Ne? Es geht durch den Kreis durch und dann erfahren, kriegen es die Leute nochmal reingeflüstert, die es schon davor einmal reingeflüstert bekommen haben. Und sind nochmal empört. Es ist wirklich krass. Ich finde es total geil, weil er voll mit uns spielt, weil er uns voll aufs Glatteis führt und einfach der kichernde Regisseur hinter der Kamera ist. Der kindliche kichernde Regisseur. Ich finde es super. Ich habe so viel Spaß dabei. Und dann kommen wir zur zweiten großen Verfolgungsjagd und die ist mit einer Figur, die offensichtlich sehr wesentlich ist im Film, weil die kommt sehr oft vor in wechselnden Rollen. Das ist unser Truscillon, der in dem Fall noch Pedro heißt und er wird schon so als Triebtäter eingeführt, ne? Also eigentlich sieht, er sieht sie und er denkt sich so gleich, oh, und man sieht in seinem Blick, wie er so angeregt ist von ihr und sich die Haare nochmal kämmt und nochmal schick macht, damit er mit ihr reden kann und er redet dann mit ihr und versucht sie irgendwie so zu bezirzen und sie will halt unglaublich gerne eine Blue Jeans. Ja. Und die kauft er ihr dann auch von einem Verkäufer, der aussieht wie er. Warum auch immer. Warum auch immer. Und dann kommt diese Szene mit dem Essen, von der wir erzählt haben. Und sie macht sich die ganze Zeit eigentlich drüber lustig, dass er sich wohl an ihr vergreifen will. Und er erzählt dann halt auch diese Geschichte von ihrem Vater, der sich an ihr vergreifen wollte, weswegen es ihm den Kopf gekostet hat. Ja. Und dann ganz abrupt rennt sie vor ihm weg, klaut ihm die Hose und wir kommen zu der zweiten wirklich langen Verfolgungsjagd nach 30 Minuten Film und diese Verfolgungsjagd dauert über 5 Minuten. Ich muss ganz kurz einschieben, diese Blue Jeans nur als Beispiel für die Wortschöpfungsverliebtheit oder Andersschreibung, Falschschreibung, wird im Buch geschrieben Blue wie die Vergangenheit von Blow, Blue und dann Jeans, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber auf eine Art und Weise, verquere Art und Weise, dass man sich selbst vorlesen muss, was da steht, um zu verstehen, ach, das meint er. Ja, Blue Jeans, so mit irgendwas in der Richtung. Und es ist schon geil. Also es passiert ganz oft in diesem Buch. Ja, und das haben sie natürlich dieses Spiel mit den Worten wird, und das sehen wir ganz krass in dieser Verfolgungsjagd, zum Spiel mit den Bildern. Ja, wir haben eine irre Verfolgungsjagd, immer wieder reingeschnitten, wie sie rennt, lachend Richtung Kamera, ohne vorwärts zu kommen. Ohne vorwärts zu kommen, ja. Und dann haben wir alles drin, was es gibt an traditioneller Stummfilm-Slapstick, aber auch so Looney Tunes. Wir haben wirklich Comic-Einschübe, Explosionen. Ja. Sie wirft ihm auch einmal dieses Dynamit hin, wirklich dieses Comic-Dynamit. Und ich glaube, sogar zweimal. Zweimal sogar, dass nur seinen Augen explodiert und dann ist sein Gesicht auch voll mit Ruß. Also wirklich, wie man es kennt von Willy E. Coyote. Es ist so krass, es ist so geil. Ich muss sofort an die Keystone Cops denken, mit denen Chaplin auch am Anfang gearbeitet hatte, also Charlie Chaplin in den 20ern, die einfach so Verfolgungsjagden mit schnellen Autos hatten. Ja. Wo es so Sensation allein war, dass sich drei Autos auf der Straße verfolgt haben in einem Affenzahn und dann so in einem Affenzahn über Gleise gefahren sind und dann der Zug sozusagen gerade so die Autos nicht erwischt hat und so. Das war irgendwie so ein Sensationsding. Und dieser Film ist voll von Anspielungen auf genau diese Zeit. Ja. Und natürlich ist es kein Wunder, dass ich diesen Film liebe. Also Slapstick, ne? Es ist genau das. Ich krieg mal mit Slapstick, ich weiß es doch. Es ist wirklich natürlich alles drin. Du kannst also im Grunde auch eine Checkliste machen. Du kannst ein Bullshit-Bingo draus machen im Grunde. Aber es ist wirklich toll. Also es macht nicht müde. Der Film macht am Ende ein kleines bisschen müde. Oh ja, der Film macht müde. Aber in dieser Verfolgungsjagd, ist echt noch so, dass ich da durchhalte und bis zum Ende der Verfolgungsjagd denke, geil, gib mir mehr. Es ist halt echt, ja, es passiert einfach so viel, ne? Ja. Dann ist sie auch mal zweimal da. Dann ganz, ganz viel. Das finde ich ganz tricktechnisch ganz, ganz toll gelöst, weil sie oben auf der Treppe ist. Wir sehen eine Großaufnahme, also eine totale. Sie auf der Treppe oben, er kommt ihr entgegen, um sie zu schnappen. Sie wirft die Jeans über seinen Kopf und fängt sie hinter ihm als zweite Person wieder auf und rennt weiter. Ja. Und es ist so geil, das ist tricktechnisch so super schön. 1960, ne? Ja. Ganz toll, auch wenn er sie dann angelt. Und dann hat er plötzlich diese alte Frau an der Angel, die genauso angezogen ist wie sie. Auch wunderbar. Ganz viel, auch ich sehe auch ganz viel Georges Méliès da drin. So in Schnitttricks und so. Es ist super schön. Ja. Es ist wahrscheinlich wirklich so diese Verbeugung vor dem Kino und vielleicht das satirische Moment, in dem es einfach nochmal so eine kleine Schippe draufsetzt, ne? Weil es, also zumindest diese traditionellen Slapstick- und Verfolgungsjagdfilme, die waren so extrem spektakulär. Mm. Aber die haben versucht, immer zumindest so ein Stück auf dem Boden des Realismus zu bleiben, oder? Also so diese Verdopplung von Personen? Kommt drauf an. Also viele haben schon noch versucht, da einen Sinn wenigstens reinzusetzen. Ja. Während Louis Malle in dem Moment ja den Sinn völlig entleert. Ja, also er löst Gesetze der Physik halt auch einfach auf, wie sie sich bewegen und wo sie langlaufen. Sie fährt Auto dann irgendwann auf dem Beifahrersitz und guckt nach hinten und das Auto fährt einfach von selbst weiter. Es geht ja nur darum, in dem Fall das kindliche Gemüt zu zeigen und alles aufzulösen, was sonst an Kausalitätskette physischer Natur eigentlich da wäre. Ja, genau. Also so die Realität wird damit einfach komplett gebrochen. Ja. Und ganz radikal, wie gesagt, in diesen Comic-Einschüben, wo wir wirklich diese Explosionen haben mit Blitzen, die gemalt sind auf der Leinwand. Es ist super. Es ist einfach toll. Auch jede Figur, man muss auch sagen, den ganzen Film über, du hast keine einzige Figur, die irgendwie einen ernstzunehmenden Charakter hätte. Ne? Also es gibt kein Drama oder sowas, in dem man eine ernstzunehmende Entwicklung oder einen Konflikt oder sonst irgendwas sieht. Madame Mouak. Was? Unsere Witwe. Oh. Sie hat ein großes Drama. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, ne? Was du meinst. Ja, total, absolut. Es gibt ja keine klassische Erzählung in dem Sinne, in der irgendwie man mitfiebern will, weil jemand irgendein großes Problem hat. Kein richtiger Konflikt. Und es gibt viele Konflikte, aber keiner wirkt so, als ob er existenzgefährdend oder wirklich bedrohlich wäre. Hast du das Gefühl, dass das gutes Schauspiel ist, was da stattfindet? Na, es ist halt gutes Schauspiel in dem Rahmen, in dem es stattfindet. Also es arbeitet mit Overacting und mit satirischem Spiel und auch mit Brüchen, mit der vierten Wand und mit so Metaspielereien. Das heißt, es ist kein gutes Schauspiel im realistischen Sinne oder im naturalistischen Sinne, aber es ist perfektes Schauspiel im satirischen Sinne, im Spoof-Sinn. Danke, dass du mir das alles vorausnimmst. Ich habe die Frage ja nicht umsonst gestellt. Es gibt so viele Leute, die im Internet schreiben, ja, aber ernstzunehmendes gutes Schauspiel ist es nicht. Und ich denke die ganze Zeit, nein, es ist perfektes Schauspiel für das, was es sein soll. Für das, was der Regisseur aus den Leuten rausholen wollte. Es ist wie ganz viele Filme von Wes Anderson zum Beispiel einen ganz bestimmten Tonfall haben, der an Realismus vorbeischrammt. Ja. Der aber so perfekt umgesetzt ist von den Schauspielern, dass man nichts anderes sagen kann als richtig, richtig gutes Schauspiel. Es ist halt eine Frage der Zielsetzung. Ja. Ich glaube, ganz viel ist es vom Spiel auch sehr bewusst eine Verbeugung vor dem Stummfilmschauspiel. Ja, voll. Also wir haben zum Beispiel diese Szene dann, wenn der Truscillon dann zum ersten Mal bei Gabriele und Albertine ist und sich in Albertine verliebt, warum auch immer. Ja. Frag nicht nach dem Sinn. und dann haben wir diese romantische Musik und dann kommt ja sogar diese Off-Erzählerstimme. Was? Er verliebt sich jetzt? Okay. Und dann schmachtet er sie an und das ist einfach Stummfilm. Ja, ne? Es ist so schön. Es ist wirklich, weil du kommst ja auch von einer Sekunde in die nächste in diese Situation rein und ahnst nicht, dass du jetzt plötzlich in so einem in einer Schmonzette landest. Ja. Und die Szene geht nur so eine halbe Minute oder sowas und dann ganz ist sie wieder kurz vorbei und du bist aus der Romanze wieder raus. Und um die Frage schon mal vorwegzunehmen, was ist dieser Truscillon? Weil dann ist er ja plötzlich ein Polizist und plötzlich hat er das Recht, sie festzunehmen. Er ist nicht mehr dieser Triebtäter, er wird auch nicht mehr dieser Triebtäter sein. Was ist es mit dem? Weil wir begegnen ihm nachher nochmal als Polizist wieder, ohne Schnurrbart plötzlich. Ja. Wir begegnen ihm am Ende als faschistischen General wieder, der die ganze Party auflösen will. Ja. Was ist das für eine Figur? Ich glaube, dass diese Figur im Grunde der Stand-in für alles das ist, was sich das Kind ausdenkt und an Überlegungen hat, was lustig wäre, was jetzt passieren könnte. Dieses Kind macht sich nicht jedes Mal die Mühe, eine neue Figur zu erfinden, sondern die hat halt alle Funktionen, die er braucht. Also es ist wie, wenn man als Kinder zu zweit gespielt hat und gesagt hat, okay, ich bin der Held der Geschichte und du bist jetzt der Polizist, jetzt bist du der Bibliothekar, jetzt bist du der Triebtäter oder jetzt bist du das. Ne, man verteilt die Rollen halt und man macht sich nicht die Mühe, jedes Mal neu jemanden einzuladen und zu sagen, ich möchte, dass du das jetzt spielst. Ist, glaube ich, sehr viel dran. Also wäre tatsächlich auch so einer meiner Gedanken, dass er so vielleicht noch konkreter, dass er die Verkörperung von dem ist, was das Kind doof findet an Erwachsenen. Ja, er ist die doofe Seite der Erwachsenenwelt, weil er ist die Autoritätsperson. Er ist der irgendwie komische, awkward, übergriffige Typ, von dem sie auch ahnt, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Ja. Er ist der die Party beendet. Ja, ja. Und er ist der sich an die wirklich nette Frau von ihrem wirklich netten Onkel ranmacht. Mhm. Also irgendwie ist er immer da als Störfaktor mindestens, wenn nicht sogar als Bedrohung, also wenn auch in diesem naiven kindlichen Sinne. Ich finde ihn auch ganz interessant, wenn wir von dem Kindlichen weggehen, als Verkörperung von einer gewissen Bürgerlichkeit, die im Gegensatz steht zu dem sehr bohemesken, zu diesem Bohemleben, das der Gabriel führt. Dazu kommen wir ja gleich, weil wir werden gleich was Wichtiges über Gabriel erfahren. Bleiben Sie dran. Und zwar ist er ist der Triebtäter in der Maske des netten Bürgers, so tritt er als erstes auf. Ja. Dann ist er der Polizist, der seine Macht benutzt, um sich an eine Frau ranmachen zu können und um einfach einen netten Kerl, den sie mag, zu bedrohen. Er ist ein Polizist, der seinen Job macht irgendwann einfach nur, ohne drüber nachzudenken, in dieser dritten großen Verfolgungsjagd. Und dann irgendwann ist er sogar Faschist und General. Und das sind immer so Rollen des Bürgerlichen, denen hier das künstlerische, weltoffene, lebendige Paris entgegengestellt wird. Sie ist ja voll in der Bohème-Gesellschaft gelandet. Ja, ne? Gabriel ist Track. Er ist Tänzer in einem Kabarett, wo er als Frau verkleidet auftritt. Und deswegen kommt auch der Gedanke, dass er homosexuell sein könnte, weil er ja Frauenkleider trägt. Was im Film an sich von kaum einer Figur irgendwie wirklich problematisiert wird, oder? Also es ist für mich, fand das die ganze Zeit als gar nicht richtig thematisierte, klare Eigenschaft von ihm statt. Es wurde zwar thematisiert, dass er das tut, aber nie als Problem oder als Schwierigkeit. Vielleicht so ein, zwei Mal dann eben genau von dieser Figur, aber nicht so massiv irgendwie. Ja. Ich habe mir das Gefühl, dass der Film die Position wieder des Kindes einnimmt, das einfach interessiert ist und weniger bewertet. Ja. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur ganz viele Textstellen verpasst. Nee, es gibt ja diesen Moment, wo Charles das sehr vehement leugnet. Und es wird ja immer wieder diese Ehe mit Albertine angeführt. Stimmt, als Grund, dass er nicht homosexuell sein kann. Ja. Ich finde es ganz interessant, wie er selbst damit umgeht, weil er kokettiert ja immer so ein bisschen damit. Ja, also er leugnet es nie so krass, sondern sagt, ja, ich bin noch verheiratet. Und dann sagt Sassi, glaube ich, sogar, das muss ich ja nicht davon abhalten, homosexuell zu sein. Also es bleibt immer so ein bisschen vage. Frankreich war tatsächlich im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel relativ liberal, was den Umgang mit Homosexualität betrifft. Also die wurde im Zuge der Französischen Revolution wurde Homosexualität legalisiert in Frankreich. Das heißt, so früh schon? Im 18. Jahrhundert, damals festgehalten im Strafgesetzbuch sogar, dass Homosexualität nicht mehr illegal ist. Oh, geil. Und was natürlich nicht heißt, dass da alles Sonnenschein war und so. Ja gut, aber so ein erster Schritt ist ja nur wesentlich. Und es war wie oft im Anfang des 20. Jahrhunderts in Europa war es natürlich ein urbanes Phänomen, also offen ausgelebt ein urbanes Phänomen und in Künstlerkreisen, halt in so in liberalen Kreisen, was in Deutschland genauso war, nur halt mit dem Unterschied, dass es eher vom Gesetz anerkannt war. Aber es wurde trotzdem auch diskriminiert, auch von staatlicher Seite. Also es war jetzt nicht so, dass die Öffentlichkeit in der Stadt gesagt hätte, lass die mal machen. Es gab zum Beispiel eine homosexuelle Zeitschrift, Inversion, 1925, und die wurde zensiert und die wurde auch verboten. Die hat dann einfach nicht mehr existiert. Das heißt, es gab schon immer auch so unter der vermeintlichen Legalität von Homosexualität gab es immer Gesetze, die es irgendwie den Homosexuellen schwer gemacht haben. Es gibt ja dieses klassische Alter-Ding, so ab wann darf man heiraten? Oder genau, Schutzalter, ab wann darf man sexuell verkehren oder eine Beziehung haben? Ja. Das lag für Homosexuelle immer höher als bei Heterosexuellen. Also da wurde einfach unterschieden. Ja. Als Vorreiter kann man sozusagen noch ein bisschen mehr verstehen, dass das im Film gar nicht so als so problematisiert dargestellt wird, wie das in anderen Filmen um die Zeit war. Ja, das ist auch irgendwie schön, es ist auch gar nicht so wichtig, ne? Ehe von ihm und Albertine wirkt. Wir haben ja sehr früh dann doch das Gefühl, dass das eher eine platonische Ehe ist. Ja, da gibt es keine romantische oder sexuelle Energie zwischen den beiden. Aber es wirkt trotzdem wie eine echte Ehe, ne? Die würden durch dick und dünn gehen. Ja, genau. Und die sind auch irgendwie füreinander da und achten aufeinander. Aber es ist halt nicht so das, was man unter traditionellen Ehe versteht. Ja. Es wird keinerlei Beziehung zu einem Mann von ihm angedeutet. Nö. Aber er scheint sich auch ganz gut in der Rolle dieses Bohem zu gefallen, der halt mal hier und mal dort. Ja, genau. Wahrscheinlich würde man ihn heute als bisexuell bezeichnen, keine Ahnung. Ja. Vielleicht hat er eine Beziehung mit seinem Chauffeur. Vielleicht hat er eine Beziehung mit Charles, wobei Charles ja doch sehr an Mado gebunden ist. Da haben wir ja die große Romanze des Films, ne? Die Kellnerin, die eventuell die Tochter von Turandot ist, wir wissen es nicht genau, aber er will sie ja heiraten und sie fallen ja immer übereinander her, wenn sie sich sehen und küssen sich sehr leidenschaftlich, auch mal mit Sonnenbrillen wechseln. Oh Gott, überhaupt Brillen. Brillenwechsel, ja. In diesem Film werden sehr oft Brillen gewechselt. Manchmal fallen sie vom Himmel. Ja. Manchmal gibt es auch einfach diese Jump Cuts. Also ich finde diese Szene echt schön, wo Mado und Charles sich küssen und dann haben sie immer abwechselnd die Sonnenbrille auf. Und du brauchst immer so 2-3 Schnitte, bis du verstehst, dass da gerade was Merkwürdiges passiert. Ja, es gibt so viele Szenen, wo irgendwo im Hintergrund auch absurde Sachen passieren, wo Louis Malle gesagt hat, da werden sich alle kaputt lachen und dann beim Screening festgestellt haben, es hat einfach keiner mitbekommen. Ja, ich sag's ja ungern, weil das ja ein Film ist, den hattest du mir vorgeschlagen, den hatte ich dann doch relativ hart kritisiert, aber natürlich werden ganz oft Erinnerungen an Tati wach, an Playtime, dieses Panorama, wir zeigen Stadt und da passiert was und da passiert was und da passiert was und guckt mal, sucht euch mal raus, was ihr witzig findet, was ihr euch angucken wollt. Where's Waldo? Ja, genau. Und nicht so radikal wie bei Tati, weil dieser Film halt weniger auf Panoramen setzt. Also sie setzt mehr auch auf Nahen und mehr auf Schnitt und so. Tati hat ja wirklich uns die Panoramen hingeworfen und uns dann sehr lange in den Panoramen umherirren lassen. Ja. Aber mit demselben Geist und mit denselben Vibes, ne? Auch so nach dem Motto, hey, hier passiert sehr viel, das ist sehr viel Leben. Ja. Guck mal, ob du klarkommst. Du findest bestimmt was Witziges. The Playtime war ja dann 1967 erst, ne? Ja. Also es ist sozusagen ja nicht die Referenz, sondern im Grunde andersrum oder einfach die Zeit, das Zeitgefühl. Aber Jacques Tati hat ja auch schon vorher Mon Oncle. Tati hat ja immer so ein bisschen auf Meteorologe 53. Ja. Also das ist schon auch schon länger drin. Ja, Tati hat ja immer so ein bisschen auf diese Panoramen gesetzt, bei Playtime wahrscheinlich am avantgardistischsten. Ja, und am konsequentesten, ne, so. Gut möglich, dass wir hier so eine Doppelinspiration haben, ne, dass Louis Malle sich von Tatis Klassikern inspirieren lässt. Ja, genau. Und dann Tati wiederum, wenn er seinen neuesten Film dreht, denkt, ach, bei dieser Sassi sind ja echt irre Sachen passiert. Ich glaube, ich könnte auch noch mal ein Stück irrer werden. Dann schaukelt man sich gegenseitig so hoch. Und dann, ja. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das. Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Okay, Sasi darf nicht Metro fahren. Aber immerhin macht ihr Onkel einen Ausflug zum Eiffelturm mit ihr. Meine Güte, dieser Eiffelturm. Ich habe nichts gefunden, wie sie es genau gedreht haben, aber es ist wirklich, es sieht sehr gefährlich aus. Alter, mir wird schwindelig. Es ist unglaublich. Es gibt einige Momente, wo ich denke, shit, das ist wirklich gut, weil ja. sie balancieren dann da dran rum und es wirkt immer so, als würde einer kurz, sie beugt sich über das Geländer. Ja, total krass. Gabriel hält sie auf und seine Brille fällt runter und es ist immer so ein Schwindel dabei und dann ist da noch diese Schwarzwaldgruppe, ne? Wir haben deutsche Frauen hier. Ja. Die Gretchens, genau. Die auch Gabriel total geil finden, warum auch immer. Also die sind von Anfang an angetan von ihm. Die kleben dann quasi nur noch an ihm. Ich finde diese Eiffelturm-Sache einfach wirklich krass und auch sehr lang ausgedehnt. Die haben ja viele Dialoge quasi im Aufstieg oder auf der Aussicht. Und plötzlich sind wir bei einem Captain, der dann noch Wasser ins Gesicht bekommt. Ja. Was ist das? Es ist großartig. Es ist einfach rein assoziativ. Stimmt, dieser Captain plötzlich auf dem Leuchtturm steht. Ja. Es ist super. Ich war mal auf dem Eiffelturm, aber ich habe keine Idee mehr, wie das war. Aber so war es nicht, glaube ich. Du kannst da auch keine Treppen gehen, oder? Du fährst da mit einem Aufzug hoch, dann bist du oben und dann kannst du runtergucken. Aber du hast. Es sind natürlich andere Zeiten, muss man sagen. In den 60ern konnte man vielleicht noch mehr. Ich glaube, mich auch zu erinnern. Weil Charles und Sasi gehen ja die kompletten Treppen runter. Das Ding so hoch. Ja, der Hammer. Während Gabriel dann, nachdem er die Brille verloren hat, von einem philosophischen Schwindel befallen wird und anfängt, wie prätentiös ist das? Er fängt nämlich dann an, existenzialistisch zu philosophieren, während er über den Eiffelturm irrt, verfolgt von den Gretchens. Ja, er hat so eine Mischung aus Hamlet, ist es ein Hamlet-Monolog? Irgendwas hat er. Sartre ist es, glaube ich, teilweise. Ich glaube, es ist drin. Eine Mischung aus Sartre und Hamlet. Warum ist da ein Eisbär? Also der Eisbär kommt nachher nochmal vor, aber warum? Wie prätentiös ist es? Es ist nicht, also es ist natürlich, ist es sehr prätentiös, weil es so gedacht ist, aber es ist im Kontext des Films nicht mehr prätentiös, weil es einfach nur Spaß machen soll. Ja. Also insofern ist es einfach geil, ich finde es großartig. Er schwindelt dann da so drüber, verfolgt von den Frauen und dann fällt er irgendwann mit diesem Ballon und segelt sanft zur Erde. Und landet auf dem Sandkasten, der da war. Dann nimmt er der Frau wieder die Brille wieder ab, die Brille aufgefangen hat mit ihrer Nase. Die ihr geholfen hat, die Zeitschrift richtig zu drehen, die sie offensichtlich seit 10 Minuten verkehrt rumliest. Und was ist das verdammt nochmal für ein Auto, das zweistöckig... Dieser Bus. Der Bus sieht aus wie ein Gewächshaus. Ja, es sieht aus wie so ein futuristisches Teil. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, er könnte jetzt auch gleich abheben, ne? Ja, genau. Aber ich glaube, dieses Auto gab es tatsächlich. Ah. Ich hatte irgendwann mal was gelesen, aber ich habe verdammt nochmal nicht danach weiter gegoogelt. Ich glaube auch, so, an mich sowas zu erinnern, dass dieses Auto tatsächlich irgendwie, also es wurde zumindest gebaut für den Film, es ist keine Halluzination von uns, es existiert zumindest in diesem Film. Ja. Aber es ist großartig. Also ich finde, dass die Ausstattung wahnsinnig viele tolle Sachen damit gemacht hat, dass die Kostüme wahnsinnig gut sind und dass einfach dieses Chaos wahnsinnig gut getimed und zusammengepuzzelt ist. Und dann haben wir ja unsere dritte große Verfolgungsjagd, nämlich mit dieser Madame Mouak, die das Streitgespräch zwischen Sasi und Gabriel mitkriegt, vor allem, dass Sasi Gabriel prügelt und die sich eigentlich so einmischt, um den Streit zu schlichten und dann auch ziemlich schockiert ist von Sasis losem Mundwerk. Und dann wird Gabriel entführt von diesen Gretchen. Dann müssen Madame Mouak, die sich hoffnungslos in Gabriel verliebt hat, der eigentlich nur einen Mann will, egal wen, und Sasi zusammen mit dem Polizisten, wir haben den nächsten Auftritt von Trousquillon. Aber er hat plötzlich keinen Schnauzer mehr, oder? Er hat keinen Schnauzer mehr, genau. Mhm. Man muss auch zweimal gucken, um festzustellen, dass er das wirklich ist. Ja. Und mit dem müssen sie jetzt auf jeden Fall dem Bus hinterher, damit sie Gabriel anfangen, weil der muss ja zu seiner Probe, weil er einen Auftritt hat in Le Paradis, in seiner Bar. Und dann... Dann sind die in diesem Stau, in diesem Auto. Erst haben sie das Auto verloren, dann haben sie es aber problemlos wiedergefunden, weil der Stau das Auto einfach mitgezogen hat. Ja, dann fahren sie teilweise rückwärts. Sie fahren rückwärts, dann sitzt das Auto auf einem anderen Auto drauf. Genau, warum? Und dann sind sie plötzlich zu viert im Auto. Ja. Also sie sind mal zu dritt, mal zu viert. Und dann haben sie auch, am Schluss ist das Auto nur noch so planke, nicht ohne Karosserie, wirklich nur noch der Unterbau. Es ist einfach eine Absurdität. Ich weiß nicht, ist es irgendwann für dich bemüht? Nee, nicht bemüht. Es gibt einen Moment, wo ich denke, wow, das ist ganz schön anstrengend jetzt. Okay. Aber es wirkt die ganze Zeit so lebendig und es wirkt nie forciert. Es wirkt für mich immer irgendwie, es passt immer. Ich frage mich total, wie das gemacht hat, wenn ich mir anfangen würde, sowas auszudenken und zu überlegen, jetzt machen wir es noch so, im nächsten Schnitt ist das Auto auf dem anderen Auto drauf. Irgendwann würde ich beim Schreiben denken, das wirkt doch total bemüht. Das wirkt doch total aufgesetzt, dass ich hier noch eine Absurdität mache. Aber wenn ich mir den Film anschaue, denke ich das in keiner Sekunde. Ich finde es total großartig. Es ist ja auch kein besonders langer Film, ne? Er geht 1,5 Stunden. Was heißt kein besonders langer Film? Es ist halt eine normale Spielfilmlänge. Ja. Und er zieht es halt einfach durch. Also ich meine, es gibt schon so ein bisschen ruhigere Momente. In manchen Dialogen ist es so ein bisschen ruhiger. Mhm. Aber er hat immer so ein Grundtempo und er hat auch immer so einen Grundton. Du hast immer das Gefühl, dass er gleich wieder losstolpern könnte. Ja, total. Und er stolpert ja auch dabei ein bisschen. Aber das ist auch Teil des Vergnügens. Ne? Also du sagst, die Eiffelturm-Szene ist ein bisschen lang. Würde ich direkt unterschreiben. Ja, ja. Und würde auch sagen, dass es so einen Moment gibt, wo man denkt, okay, passiert jetzt was anderes? Oder muss ich jetzt noch 10 Minuten Shakespeare-Sartre-Dialog-Monolog erleben? Und der Film stolpert dabei ein bisschen. Das Pacing ist halt... Und es gibt kein kohärentes Pacing, aber dadurch ist er halt ständig in Bewegung und du wirst halt ständig hin und her geruckelt und hast vielleicht auch gar keine Zeit darüber nachzudenken, dass es zu viel sein könnte. Ja. Warum hat dieses Restaurant ständig wechselnde Hintergründe? Warum renoviert das die ganze Zeit und immer wieder was anderes? Also es gibt die Theorie, dass der Film sich sehr stark auch mit dem Wandel in der modernen Großstadt befasst. Und offensichtlich sind zum Beispiel die Getränke, die sie austauschen, sind alte Getränke, traditionelle französische Getränke, die ausgetauscht werden durch neue Getränke. Mm, okay. Und es gibt ja auch diese eine Szene, wo man einen so Grammophonspieler irgendwas sieht, der durch eine moderne Jukebox ersetzt. Yeah, einfach genau. So Jump Cut. Ja, ja. Und es gibt diese Szene, wo das Telefon, ein ganz traditionelles Fernsprechgerät gezeigt wird und das wird dann so in 3 Schnitten, glaube ich, zum modernen Wählscheibentelefon der damaligen Zeit umgemodelt. Und das machen die auch, glaube ich, mit der Bar. Ja. Wir haben hier ein sehr traditionelles französisches Bistro, das ständig umgebaut wird und einfach ständig diesen urbanen Wandel in sich trägt. Und der Film macht keinen Hehl daraus, dass er findet, würde ich sagen, dass die ursprüngliche Version die bessere war. Weil wenn am Ende alles wieder einkracht und die ganze Kulisse sozusagen kaputt gemacht wird, kommt dahinter eine wirklich wunderschön gearbeitete Café-Situation raus. Stimmt. Die Wände sind toll. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob er das so krass wertet. Naja, also dieser Minimalismus mit dieser Wand, die da aufgezogen wird. Und ja, also ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich habe es tatsächlich gar nicht so wahrgenommen, dass er das so radikal wertet. Aber ich glaube, man kann einen Punkt dafür machen. Also ich sehe, was du damit meinst. Ich habe das Gefühl, er übermannt uns da einfach mit der Hektik. Und es gibt halt diesen Wandel. Und der Film feiert ja auch irgendwie so das moderne städtische Leben. Ich meine, Gabriel begegnet er mit sehr viel Liebe. Und dass Gabriel ein Tracktänzer ist, ist toll. Mhm. Und da ist ja auch dann Truscillon ganz klar der Antagonist, der sich zuerst drüber auslässt, dass Gabriel möglicherweise homosexuell ist und der dann auch irgendwie, dann ganz am Schluss so als dieser Faschist auftritt, der sagt, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt wird gekämpft, wobei vorher ja auch gekämpft wird. was passiert da eigentlich bei dem Kampf? Das ist so das große Finale, wo alles eskaliert plötzlich. Aber man weiß überhaupt nicht, vor allem, weil sie schon schläft. Ja. Und ich weiß gar nicht, was das... Sie wird manchmal wach und wirft dann noch so einen Teller. Mhm. Sie ist einfach total erschöpft. Ne? Ja, sie hat einen anstrengenden Tag hinter sich. Ja. Sie hat viel erlebt und dann schläft sie so halb auf dem Tisch und dann... Ist das noch ihre Projektion ihres Traumes? Vielleicht ist das, was sie sich vorstellt, was die Erwachsenen machen, wenn die Kinder im Bett sind. Weil jedes Kind will das wissen. Stimmt. Und jedes Kind fragt sich, Leute, ihr habt jetzt noch 3 Stunden, was macht was ihr jetzt? Was zur Hölle macht ihr dann mit der Zeit? Ja. Und vielleicht stellt sie sich das vor, dass das das ist, was sie verpasst. Ja. Weil wir haben dann ja auch, also sie ist ja in diesem Nachtleben vorher schon unterwegs und wir haben dann plötzlich dieses hektische Nachtleben mit den vielen Lichtern und mit diesen Neonreklamen und dann jetzt sie allein, ein 10-jähriges Mädchen, allein durch die Straßen und so. Auch eine großartige Szene, ganz toll gemacht, finde ich. Ja, das ist krass, weil sie so müde ist und erschöpft. Der Film hat halt nicht diese Dramatik. Ne? Eigentlich würde man sagen, oh mein Gott, das ist total schrecklich, das arme Kind. Kann nicht irgendjemand sagen, wo hörst du hin? Nö, also diese Dramatik gibt's nicht. Also man geht trotzdem weiter mit ihr mit und hat keine Sorge, dass sie das schon schaffen wird. Ja. Also man hat zu keinem Zeitpunkt, finde ich, Probleme damit, zu sagen, ja, wird schon, das Kind ist wohl auf am Ende des Films. Also schon ein bisschen düster, ne? Die haben hier ein 10-jähriges Mädchen, das von ihrer Mutter beim Bohem-Onkel abgeladen wird, damit die Sex haben kann mit ihrem Liebhaber. Mhm. Und dann büxt das Kind aus, dann ist das Kind ganz lange allein in Paris unterwegs und dann läuft es durch offensichtlich, was so ein halbes Rotlichtviertel ist oder zumindest eine Amüsiermeile und ist total müde. Mhm. Es wird alles gut, aber es ist schon irgendwie ziemlich stark, oder? Ja. Und der Film hätte auch noch weitergehen können mit irgendwelchen sexuellen Anspielungen im Rotlichtmilieu, aber die sexuellen Anspielungen hat er ja vor allem auf ihre seltsamen Monologe oder ihre seltsamen Antworten auf Menschen bezogen. Also es ist auch so ein bisschen, also wird damit auch ein bisschen erzählt, wie sie eigentlich ein Kind ist, das zu viel gesehen hat, zu viel Erwachsenes mitgekriegt hat, zu viel von dem ganzen Shit aufgesogen hat und deswegen irgendwie das verarbeiten muss, indem es anfängt, solche Geschichten zu erfinden und sich solche Geschichten auszudenken. Also könnte sogar Trousquillon eigentlich wirklich einfach nur ein Polizist sein, aber sie sieht einen Erwachsenen, den sie als Antagonisten wahrnimmt und projiziert da so diese Ängste, die sie gegenüber ihrem Vater hat, rein. Ja. Weil es gibt ja auch offensichtlich, also ich meine, dass ihre Mutter ihren Vater erschlagen hat, halte ich jetzt mal für sehr unwahrscheinlich. Aber offensichtlich gibt es ja so einen Konflikt und ihre Mutter ist mittlerweile mit ihr allein. Und also man kann sich sehr gut so eine Geschichte überlegen, dass sie von ihrem Vater missbraucht wurde oder zumindest, dass der Vater das vorhatte und dass die Mutter ihn deswegen verlassen hat und mit ihr geflohen ist. Mhm. Und dass sie das jetzt, sie hat halt einfach Zeug zu verarbeiten. Ja. Es gibt am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, wie das im Film war, aber im Buch, die erste Begegnung mit dem Onkel, da sagt irgendjemand von denen sagt, dass sie beim letzten Mal noch gerade so rechtzeitig gekommen ist, dass die Familie sie nicht komplett einmal durch den Fleischwolf dreht. Im Sinne von Kindesmisshandlung. Zumindest angedeutet. Oh, ja. Und die machen das aber sehr lighthearted als Dialog. Was so ein bisschen so, oh mein, okay, fuck, ja, was ist da das letzte Mal beinahe passiert und das überhaupt der ganze Film macht das Ganze so lighthearted, was so düstere Themen sein könnten. Das ist so krass. Ja. Das ist ein bisschen, kleines bisschen verstörend, finde ich es schon. Ja, jetzt wollte ich gerade fragen, ist es verstörender Relativismus, der da praktiziert wird? Naja, es ist alles ihre Perspektive, ne? Sie versucht ihre Kindheit zu retten. Ja. Also natürlich kann man ganz, ganz, ganz düstere drunter Geschichte lesen, ne? Aber es ist nicht düster, aber es ist halt nicht düster erzählt, so in keiner Weise. Sie hat ein tolles Leben. Also ich meine, sie hat echt Spaß und sie ist aufgeweckt, sie ist intelligent. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie fertig ist und dass die Hilfe braucht, sondern eigentlich brauchen ihr die Leute Hilfe, mit denen sie Kontakt hat. Und dann, wenn sie schläft, es eskaliert ja genau, also eigentlich sind die Erwachsenen ja total verrückt, weil sie schläft und dann prügeln die Erwachsenen aufeinander ein, schlagen sich mit Tellern. Ich habe fast das Gefühl, die Kulissen werden in dem Moment eingerissen. Mhm. Dass wir jetzt das Gefühl haben, der Film hebt sich jetzt quasi selbst auf und in dieser Prügelei reißen sie die Wände eigentlich ein vom Filmset. Jetzt ist Feierabend, ne? So wie die Metalband, die am Schluss ihre Instrumente zertrümmert. Ja, oder wie bei Mel Brooks, das ist ja auch. Genau. Und dann kommt der Trousquillon zum letzten Mal mit seiner Armee draußen. Eine geile Szene, wenn wir die Armee, die auf dem Bildschirm ist. Mhm. Und die kommen dann näher und dann sehen wir, dass das nur so ein Bildschirmbild ist. Das sieht man sehr, sehr, sehr schnell, dass das nur ein Bildschirmbild ist. Aber das sieht total geil aus. Aber es sieht total geil. Ich liebe es. Ich finde es großartig, weil die ja dann in eine Nahaufnahme reinlaufen und du hast quasi in einer realen Szene hinter den Glasscheiben dann plötzlich so riesige Gesichter. Weirdes, geiles Bild. Ja. Und dann wird gekämpft und es gibt Revolution und Krieg und Prügelei und es endet damit, dass Gabriel, Albertine und Sazie, die immer noch schläft, fliehen. Mhm. Albertine, die offensichtlich im Buch zu einem Mann gemacht wird, dann am Schluss auf den letzten Seiten. Oh. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber das habe ich nicht mitbekommen. Der Charakter Albertine heißt auch anders im Buch und sie ist dann in dem Moment plötzlich ein Mann. Und wir haben bei ihr ja auch schon so einen kleinen Wandel, also sie kleidet ja Mado ein, nachdem die den Heiratsantrag gekriegt hat von Charles und fährt dann muss Gabriel noch sein Kostüm bringen und fährt dann durch die Stadt und ist so sehr schick gekleidet plötzlich ist plötzlich so eine Macherin, ich weiß gar nicht, wie ich es anders formulieren sollte, aber sie kriegt so männliche Klischee-Trademarks so ein bisschen drauf dadurch, dass sie so die Haare zurückgebunden und schicke Lederklamotten, ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau beschreiben. Sie wird maskuliner gemacht, okay. Zumindest was Rollenklischees betrifft. Hm. Und sie fliehen dann zusammen in die Metro. Ja, aber sie verschläft die Metro. Ja. Oh nein, das ist so traurig. Es gab vom Buch mehrere Versionen. Ganz am Anfang, als er die Geschichte das erste Mal aufgeschrieben hat oder zumindest die Ideen zusammengeworfen hat, hat er Szenen geschrieben, die aus dem finalen Buch rausgeschmissen wurden. Am Anfang hatte nämlich der Autor tatsächlich noch vor, dass sie am Ende auch wirklich Metro fährt, also bewusst Metro fährt. Dass er wirklich dahin kommt und das schafft. Und er hatte die Szene so geschrieben, dass er dann, als er es wieder aufgegriffen hat und das Buch wirklich geschrieben hat, fertig geschrieben hat, festgestellt hat, oh, die Metro hat sich ganz schön verändert in der Zeit. Irgendwie funktioniert das so nicht mehr, wie ich das jetzt hier in der Szene habe. Und hat dann beschlossen, einfach eine Anti-Climax draus zu machen und das Buch so zu nennen, wie es am Ende nicht passiert. Ja, ja. Ich finde es eigentlich schön, dass sie am Schluss nochmal Metro fahren kann. Ja. Das ist auch wenn sie es verschläft. Aber sie verschläft es, ja. Sie verschläft es. Das ist auch irgendwie ein bisschen traurig, aber eigentlich ist es okay, weil ganz unabhängig davon, dass ich diesen Film großartig finde. Ja. Es ist wunderbar. Meine liebste Szene ist ganz am Schluss, wenn sie dann bei der Mutter abgegeben wird und die Mutter fragt so, und hattest du eine gute Zeit? Es ist so großartig. Und sie sagt so, ach komm, Sir. Und es ist so geil. Also sie sagt danach noch ein bisschen mehr, aber ich finde dieses komm, Sir so hammergeil. Einfach weil, das war alles. Die Welt ist explodiert und eskaliert. Es war ein Farbrausch, es waren Verfolgungsjagden, es war Party und Schrecken und Horror und Spaß. Und sie so, ja, war ganz okay. Das ist geil. Und dann, was ich aber auch wirklich toll finde und sehr stark finde, ist, was hast du denn dann gemacht? Und sie gesagt, ich bin älter geworden. Ja, was für weise Worte, ne? Das ist so toll. Ja. Einfach so ein ganz simples in die Kamera quasi. Ja. Ich bin älter geworden. Ja, das passiert halt. Es ist super. Also es ist super. Es ist einfach das Ende, das treffende Ende für diesen Film. Oh, ist das schön. Und dann ist mir noch eingefallen, dass die Figur des Polizisten und die Figur des Molestors, die ja im Film der gleichen Person ist, sind im Buch getrennte Figuren tatsächlich. Ah. Das ist also nicht eine Figur. Es macht einen anderen Interpretationsspielraum auf. Krass, weil dieser Truscaillon ist ja irgendwie, scheint extrem zentral zu sein in der Geschichte, weil er kommt immer wieder vor und seine Persönlichkeitsauflösung wird immer krasser und irgendwann ist dann ja auch dieser Moment, wo er bei Albertine ist und ihr nochmal auflauert und sie dann fragt, ey, wer bist du überhaupt? Und er sagt so, ich weiß selbst nicht so genau, ich wusste mal meinen Namen, aber jetzt weiß ich nicht mehr meinen Namen, ich habe keine Ahnung mehr. Und dann gibt es auch nochmal so diesen Schnitt mit der Kamera, wo er dann plötzlich nackt steht und total erschrocken ist. Also es ist so, er ist eigentlich die Person, die am meisten Probleme hat mit dieser, die Gewissheiten zu wahren. Ja, das stimmt. Und um vielleicht das vielleicht nochmal stark zu machen, er ist vielleicht so eine Verkörperung des Bürgerlichen, das, was die Kinder doof finden, die Vertretung der klassischen bürgerlichen Autorität und eben sowohl mit Licht- als auch Schattenseiten, weil als Polizist ist er ja ab einem gewissen Punkt sogar hilfsbereit, wenn sie Gabriel versuchen zu retten von den Gretchens, da hilft er ja sogar und dann ist die Witwe, die Muak, ist dann ja auch eine Zeit lang ihm komplett verfallen und er ist irgendwie so ein Charakter, der Autorität darstellt, der Bürgerlichkeit darstellt und der deswegen dazu verdammt ist, zu verlieren in diesem grotesken Schauspiel. Ich würde gerne noch eine weitere Interpretationsebene reinwerfen. Ja. Wenn wir schon so, wir sind ja ziemlich rund, ne, als Ende. Und was ich noch interessant finde, der Film stößt ein, zweimal drauf. Es ist dieses nach dem Zweiten Weltkrieg Wiederaufbau Frankreich. Ja. Und das Lösen vom Schrecken der Nazis, die gekommen sind und alles umgekrempelt haben und der Wiederaufbau auch kulturell. Ja. Auch wenn das jetzt keine jahrhundertelange Besatzung war, ist es ja doch ein Einschnitt, ein massiver und sehr gewaltvoller. Und man muss sich erstmal wieder aufbauen und neu sortieren und so. Und vielleicht ist dieser Film auch so ein kleines bisschen ein Gefühl, also ein übersteigertes und auf Steroids und auf Looney Tunes gemachtes Gefühl einer Neusortierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, auch vielleicht so einer Wiederfindung der Identität, auch wenn sie noch so zersplittert ist. Ja, sowas. Und es passt ja auch zu Louis Malle, der auch in seiner Kindheit und Jugend das miterlebt hat, ne? Der hat ja auch Sachen miterlebt, die nicht so richtig schön gewesen sind. Also er war auf einer katholischen Schule und als Elfjähriger hat er einen Raid von der Gestapo miterlebt. Ja. Und dann wurden drei jüdische Mitschüler mitgenommen und ein Lehrer noch mitgenommen, alles Juden. Ja, 1932 ist er geboren, ne? Er war 13 Jahre alt, als der Krieg vorbei war, und er hat wirklich so ganz wesentliche Kindheitsjahre hat er einfach mal in Kriegszeiten verbracht. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend, auch als Interpretation, dass es hier auch darum geht, nochmal so eine Stimme zu finden. Und die Nouvelle Vague-Leute, denen ging es ja auch ganz stark darum, dass Frankreich eine künstlerische Identität entwickelt. Mm. Die haben ja diesen Film vorgeworfen, die aus der Filmfabrik kamen, die sie kritisiert haben, dass die eben sehr formelhaft sind und dass die eigentlich nichts anderes machen, als Tradition zu imitieren. Und dann gab es ja diesen Stolz von diesen jungen Filmmachern, die gesagt haben, wir machen jetzt hier unser eigenes Ding. Mhm. Und deswegen ist die Nouvelle Vague ja auch so zersplittert. Man kann wenig sagen, was die Stilmittel der Nouvelle Vague sind. Also sowas, was wir hier sehen, so Jump Cuts und Auflösung von Zeit sehen wir da sehr oft. Aber entfesselte Kamera. Entfesselte Kamera. Aber sowas wie Nouvelle Vague kann halt auch sowas sein wie bei Truffaut, wo ganz ruhig und traditionell erzählt wird und das Besondere eher so in den Geschichten stattfindet. Hm. Und das hängt halt auch damit zusammen, dass es einfach so ein gewisses Selbstbewusstsein gab auf die individuelle Schaffenskunst. Hm. Okay. Und sprich, wir haben hier sehr viele Individualisten. Hm. Ja. Louis Malle war einer derer, die auch eher so am Rande der Nouvelle Vague stattgefunden haben, weil er nicht zu den großen Theoretikern gehört hat, sondern weil er gemacht hat. Ja. Während Truffaut geschrieben hat, wie man das Kino retten konnte, war Louis Malle Kameramann bei Jacques Cousteau. Ja, genau. Also er hat einfach von Anfang an gearbeitet. Er hat nicht lange studiert. Ja. Ich finde es großartig. Ich weiß nicht, ich muss mir andere Filme von Louis Malle vielleicht anschauen, aber wenn die sowieso alle so unterschiedlich sind. Die sind so unterschiedlich. Kann man gar nicht sagen, ja, ich muss jetzt noch einen Louis Malle sehen, sondern ich muss halt, ja. Kommen wir ganz kurz zur Dark Side von Louis Malle, im künstlerischen Sinne. Oh, okay. Louis Malle hat nämlich einen Film gemacht, 1977. Ich hoffe, also bei mir funktioniert es, dass es das nicht ändert. Ja. An der Wahrnehmung von diesem Film. Ja. Aber es könnte was an der Wahrnehmung von diesem Film ändern. Vor allem an dem Reden über Sex von Zazie. Aha. Und zwar hat Louis Malle 1977 den Film Pretty Baby gemacht, der damals schon sehr kontrovers rezipiert wurde und auch in der Retrospektive immer mal wieder herangezogen wird als einer der großen kontroversen Filme. Okay. Die Geschichte von einem kleinen Mädchen, das in einem Bordell groß wird und dann selbst auch ihre Jungfräulichkeit wird versteigert und sie heiratet einen Freier dann. Ja, sie wird gespielt von der 10-jährigen Brooke Shields. Ich glaube, die war 10 damals. Und es gibt auch Nacktszenen von ihr. Ja, stimmt, die Geschichte. Ich wusste gar nicht, dass es so jemand ist. Also, ich habe den Film gesehen und es fällt nicht sonderlich schwer, diesen Film als große Päderasten-Fantasie zu lesen. Oh Gott. Weil es wird natürlich als Drama inszeniert und es geht ganz viel um diese Figur, die Brooke Shields spielt und darum, was sie erlebt. Aber der Film ergötzt sich ganz eindeutig am kindlichen Körper. Am kindlichen nackten Körper und am kindlichen zurechtgemachten Körper. Oh Gott. Und er erzählt auch, also ich meine, es ist Kindesmissbrauch, was da stattfindet, aber er erzählt die Geschichte von einem Freier, von einem Sexualstraftäter, der ein Kind missbraucht, als irgendwie liebender Mann, der sich um sie kümmert. Und der eigentlich nur das Beste für sie will und der eigentlich ein guter Typ ist. Und es ist wirklich, wirklich problematisch, weil diese Beziehung von Kind mit Erwachsenem wird in diesem Film nicht mal, vielleicht wird sie ein bisschen kritisch reflektiert, aber es wird einfach nicht klar gemacht, was da stattfindet, was halt echt düster ist. Okay, krass. Ja, genau. Von Louis Malle wurde damals heftig kritisiert, der Film. Ich glaube, Brooke Shields hat auch einiges gesagt zu den Dreharbeiten, dass sie nicht besonders geil waren. Ja. Und das war Louis Malles großer Ausrutscher. Fuck. Okay. Naja, also... Wann ist das gewesen? 1977, 17 Jahre nach Zazie. 17 Jahre später. Dazwischen hat Louis Malle wirklich tolle Filme gemacht. Also Das Irrlicht ist großartig. Viva Maria ist ein toller Film, wirklich unterhaltsam, wird dir auch gefallen. Viva Maria. Wenn ich dir einen Louis Malle Film empfehlen soll, sage ich, guck du dir Viva Maria an. Okay. Das ist ein Western mit einer Terroristin, die als Sängerin unterwegs ist mit einem großen Wagen und die machen so eine Burlesque-Show im Wilden Westen und dann gibt's aber Musik und Action und Explosion. Und es ist echt spaßig mit Brigitte Bardot und Jean Moreau. Okay. Großartiger Film. Nee, der war in Frankreich. Ich dachte, den hätte er in Amerika produziert. Toller Film, auf jeden Fall sehenswert. Okay. Und wenn du Louis Malle am krassesten und freakigsten sehen willst, dann musst du dir Black Moon angucken aus dem Jahr 1975. Okay. Ich finde es so geil, ich muss einfach nur die Beschreibung von Wikipedia vorlesen. Um einem blutigen Bürgerkrieg zwischen Männern und Frauen zu entkommen, ergreift die junge Lilly mit dem Auto die Flucht und stößt auf ein abgelegenes Anwesen, wo sie auf ein zotteliges Einhorn stößt. Ich habe es jetzt ein bisschen verkürzt. Es ist ein sehr schräger und sehr bizarrer und sehr surrealer Film. Okay. Ja, na dann muss ich mir ein bisschen was von Louis Malle angucken und ich weiß genau, welchen nicht. Fahrstuhl zum Schafott. Eigentlich, also Fahrstuhl zum Schafott wird dir gefallen und Viva Maria wird dir gefallen, definitiv. Okay. Gut, gut. Kommt alles auf die Liste. Apropos Liste. Liste? Ja, wir haben da eine Top 3 zu klären. Jingle! Unsere Top 3. So, Flora, was haben wir denn für eine Top 3? Top 3 Filme mit kindlichen Protagonisten, die nicht für Kinder gemacht sind. Ja, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, weil diesmal ist die Liste nicht so wahnsinnig schwer gefallen. Nur zu sortieren wird schwierig. Ja, du musst anfangen, tut mir leid. Nein! Stimmt ja, verdammt. Dann hätte ich gerne auf Platz 3... Liebes Publikum, Johannes ist in einer Denkpause gefangen. Schalten Sie Reboot, nicht ab. Reboot. nee, das geht nicht. Die Blechtrommel. Oh ja. Shit, an den habe ich gar nicht gedacht. Sehr gut. Ja, die Blechtrommel habe ich ewig nicht gesehen. Richtig lange nicht gesehen. Ich glaube, ich habe ihn als Jugendlicher gesehen. Oh. Oder als Kind. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall verstörend. Ich war zu jung, als ich die Blechtrommel gesehen habe und fand es sehr abgefuckt. Ja, abgefuckt, ne? Aber irgendwie hat er was richtig Gutes losgetreten. Man hat irgendwie ein Gefühl dafür, was Film alles kann, was Erzählung kann und wie abgefuckt einfach die Welt teilweise ist. So geil, dass du den nennst, weil damit haben wir einen neuen deutschen Filmfilm, den du magst. Den ich vielleicht heute das nicht mehr mag, wer weiß, Volker Flor. Schlöndorff, einer der großen Vertreter des neuen deutschen Films und du hast ihn in deiner Liste. Ja, yes. ja. Ein Erfolg für dich, Flor. Yay. Verdammt. Wenn ihr wissen wollt, wie Johannes über den neuen deutschen Film abkotzt, müsst ihr die Folge zu... Das ist die erste Folge, glaube ich. Nee, warum läuft Herr Amok? Ach so, ja, auch das noch. Schlingen Sie nicht, war ja, furchtbar. Später. Genau, warum läuft Herr Amok? Oh Gott, was für ein schrecklicher Film. Furchtbar. Mein Platz 3. Aus dem Jahr 2015 Room, der in Deutschland unter dem Titel Raum lief. Okay. Also nicht The Room, sondern. Einfach Room. Ein irisches Drama über einen Fünfjährigen, der zusammen mit seiner Mutter in Raum lebt. Und Raum ist die gesamte Welt. Raum besteht aus einem kleinen Zimmer. Okay. Und es gibt einen kleinen Schrank. Und sie leben dann nur zu zweit. Und er muss sich manchmal in dem Schrank verstecken, wenn von oben jemand kommt. Und wir erfahren dann nach und nach durch die Augen dieses fünfjährigen Kindes, dass die Mutter offensichtlich schon sehr lange in Raum gefangen gehalten wird. Okay. Und der sie gefangen hält, offensichtlich sein Vater ist. Okay. Und sie alles macht, um das Kind zu schützen. Und das Kind kennt nur diesen Raum. Und das Kind. Fuck. Und das Kind weiß nicht, was da draußen stattfindet. Oh. Und oh Gott, oh Gott. Ja, es ist tatsächlich, der Roman dazu ist auch ziemlich, ziemlich stark. Es ist ein ziemlich belastender Film, aber er hat eine tolle Entwicklung und wir erleben auch diesen Befreiungsmoment und er erzählt unglaublich stark, wie ein Kind Welt wahrnimmt, wenn die Welt komplett zusammengeschrumpft ist. Und es tut natürlich in der Seele weh, das zu sehen. Ja. Aber es gibt auch diesen Moment, wo man so glücklich ist, wenn dann wenn dann die Freiheit kommt. Und es ist wirklich toll inszeniert. Das Buch ist noch ein Stück stärker als der Film. Aber der Film ist auch wirklich gut, wirklich sehenswert. Wow. Und es ist natürlich hart. Und Thema ist natürlich auch sexueller Missbrauch. Und es ist gerade so, es hat natürlich diesen Hintergrund mit dieser, wie ist diese Geschichte noch, Österreich? Dieses Mädchen, das so lange gefangen war. Ja. Ich habe ihren Namen gerade. Kampusch? Ja, genau. Das kann man da irgendwie dranlegen, aber es ist kein sensationalistischer Film. Es ist kein Exploitation-Film, sondern er erzählt das vorsichtig und halt sehr stark die ganze Zeit durch die Augen des Kindes. Krass. Wow. Okay. Auf der anderen Seite die Hollywood-Version Leon der Profi. Ah, ja, den hatte ich auch im Auge. Ist Natalie Portman in dem Film noch ein Kind? Ja, ne? Sie ist noch vor der Pubertät. Ja, so. Auf jeden Fall. Ich würde sie absolut als Kind. Sie ist noch ein bisschen älter, glaube ich, als Sazie. Nämlich genau, ich glaube, so alt wie das Buch eigentlich Sazie sehen würde. Ja. Nämlich so an der Schwelle zum langsam geht's los. Ja. So, ne? Das heißt, sie kann auch die ersten sexuellen Anspielungen schon verstehen oder so und hat aber trotzdem gleichzeitig diese Naivität. Weiß ich gerade nicht genau, weil ich ihn lange nicht gesehen habe, inwiefern dieser naja, dieses Messerschneide, dieser Tanz funktioniert bei Leon der Profi, weil das ja durchaus auch manchmal ein bisschen schwierig sein könnte, weil sie sich ja auch so ein bisschen mit ihm flirtend verhält oh, und das so. Das weiß ich gar nicht mehr. Und Leon, tut sie das? Ja. Geht darauf nicht ein und lässt es. Ja. Ich habe den so sehr als Vater-Tochter-Beziehung in Erinnerung, aber es ist halt auch schon lange her, dass ich den gesehen habe. Aber stimmt, sie hatte so diese, also er ist ja komplett nicht nur asexuell, sondern auch irgendwie so, er hat gar kein Leben. Ja, genau. Aber inwiefern das noch stimmt oder ob wir das anders sehen heute, das wäre mal interessant, weil ich habe den echt seit, weiß ich nicht, 20 Jahren nicht gesehen. Auf jeden Fall ein spannender und faszinierender Film. Ja. Auch wiederum mit dieser kindlichen Wahrnehmung, aber auch mit dieser geraubten Unschuld des Kindes. Genau. Ne? Dieses Kind, das so einfach zu viel Scheiße erlebt hat und dann zum Killer wird. Ja. Ja, cool. Mein Platz 2, Leolo aus dem Jahr 1992, ein kanadischer Film über einen kleinen Jungen, der in sehr armen Verhältnissen lebt und irgendwie in einer ziemlich grotesken, dysfunktionalen Familie. Und der es aber schafft, irgendwie so sich so eine zweite Realität zu schaffen durch seine Fantasie. Also er denkt dann ganz viel in Geschichten und erzählt diese Geschichten auch. Und alles so sehr grotesk und sehr bizarr und es geschehen merkwürdige Dinge. Es ist so schwer zu beschreiben tatsächlich. Es ist ein surrealer Film, aber auch irgendwie ein Coming-of-Age-Drama, das auch so sehr viel die bizarren Seiten des Erwachsenwerdens zeigt und auch gerade das in die Pubertät kommt. Also der ist schon ein bisschen älter, der ist so 12 oder 13. Wir erleben, wie er in die Pubertät kommt und wie er auch Interesse an Sexualität entwickelt. Sehr schräger und sehr merkwürdiger Film, der aber trotzdem, trotz seiner ganzen düsteren Töne, immer so eine warmherzige Note hat. Aber definitiv nichts für Kinder ist. Okay. Mein Platz 1. Ich hatte ihn schon ein paar Mal in der Top-Liste, aber ich liebe ihn einfach. Billy Elliot. Ja, schöner Film, auf jeden Fall. Und den kann ein Kind gucken, oder? Könnte ein Kind Tut gucken. Tut nicht weh. Tut nicht weh. Aber die ganzen Themen sind eigentlich schon Erwachsene-Themen, weil es darum geht, auch wie diese Familie einfach struggelt, überhaupt genug Essen reinzubekommen, Geld reinzubekommen. Und da dieser Streik der Bergarbeiter, die eigentlich davon leben und die sich das hart erkämpfen, da irgendwie streiken zu können, aber dann so viele Streikbrecher auch dabei sind, weil sie einfach sonst verhungern würden und das echt ein hartes Leben ist. Da gibt es diese erschütternde Szene, wo der Sohn seinen Vater bei den Streikbrechern sieht, Bus vorbeifahren. Ja, furchtbar. Oh Gott. Und dieser Film hat so toll diesen Arbeitskampf mit dem Freiheitskampf von Billy kontrastiert. So genau. Diese zwei verschiedenen Kämpfe, die aber auch irgendwie zusammengehören und jeder versucht, sich zu behaupten. Mhm. Ah, schöner Film, ja. Ja. Und Billy Elliot, wer es nicht weiß, will einfach Tänzer werden. Er ist als Junge in einer Mädchengruppe beim Ballett, wird er auch wieder rausgenommen von seiner Familie, weil das überhaupt nicht geht und das sieht ja nicht gut aus, also ein Tütü tragen oder was oder wie. Und der hat da wirklich zu kämpfen, da irgendwie wahrgenommen zu werden und dass seine Wünsche auch ernst genommen werden. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Ja, schöner Film. Mein Platz 1, tut mir leid, Johannes, ich muss ihn reinpacken. Wir haben ihn vor 2 Wochen gesehen, wir haben vor 2 Wochen drüber geredet. The Painted Bird aus dem Jahr 2019. Oh. Die Geschichte eines kleinen Kindes, das im Krieg, im Zweiten Weltkrieg durch das Hinterland Osteuropas irrt. Immer auf der Suche nach Zuhause, auch wenn dieses Zuhause irgendwann nur noch so eine fixe Idee ist. Und er stolpert von einem schrecklichen Menschen zum anderen. Johannes mochte den Film nicht. Ich finde, er hat auch gute Argumente, warum er den Film nicht mag. Ein schwerer und wirklich harter Film, der definitiv nichts für Kinder ist, der auch nichts für Jugendliche ist. Das ist wirklich ein Film, der das FSK ab 18 absolut verdient hat, weil es sind einfach mal fast 3 Stunden lang menschliche Grausamkeiten. Ja. Und ein Blick in den Abgrund des Menschlichen. Ich fand ihn einen unglaublich starken Film. Man kann einen Punkt machen, dass er vielleicht auch in die Richtung Torture Porn geht, dass es einfach zu sehr sich auch irgendwie drauf ausruht, einfach nur Abscheulichkeit nach Abscheulichkeit zu zeigen. Ich fand ihn unglaublich stark, aber es ist keine leichte Kost. Hört euch die Episode gerne an. Ich glaube, es ist eine wirklich gute, interessante Episode geworden, in der man über viele Punkte nachdenken kann, wo von beiden Seiten, also von dir kamen auch echt Sachen, wo ich viel drüber nachdenken musste. Ne? Wir haben heftig gestritten. Ja. Ich glaube, also wir streiten ja gerne und wir kokettieren auch immer gerne damit. Das war eine Episode, wo wir beide sehr ernsthaft unseren Punkt klar machen wollten, weil wir beide eine sehr starke Meinung zu dem Film hatten und die auch emotional gefärbt war bei uns beiden. Ja, voll. Und das macht die Diskussion, glaube ich, aber auch ziemlich spannend. Ja, hört mal rein. Also es ist eine ernstere Folge als sonst. Wir machen nicht so viele Witze und wir streiten auch vielleicht ein bisschen mehr als sonst, auch vielleicht ein bisschen ernster, ein bisschen leidenschaftlicher, aber tut ja, glaube ich, keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, glaube ich. Wir haben ja sonst, sind wir ja doch recht lighthearted, aber manchmal muss man einfach auch ein bisschen auf die Kacke hauen, ordentlich. Okay, dann sind wir aus unserer Top 3, kommen wir wieder raus, wa? Ja. Das war unsere Top 3. Haben wir noch was zu sagen zu unserem Film? Ja, du musst das Urteil-Jingle da reinspielen. Ich will dich doch überraschen, Flo. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Das kann ich nicht jetzt einspielen. Das spiele ich irgendwie zwischendurch ein. Pass auf, das nächste Mal sage ich nichts dazu. Du darfst es einfach irgendwann reinhauen. Und zwar mitten in die Episode. Du kannst ja so mit dem Finger über die Tonspur gehen und dann sagen: Hier! Das Urteil. Und dann kommst du einfach rein. So bei Minute 7:35. Nein, das geht nicht. Ja. Johannes, du hast schon gesagt, es freut mich natürlich, aber dir hat der Film gefallen, offensichtlich. Wenn du mir schon 60er Jahre so New Wave, French Wave, was auch immer, Zeug gibst, dann bitte sowas. Okay. Dann wirklich Zeug, wo man einfach mit jeder Faser spürt, dass alle Spaß hatten, dass es einfach darum geht, alles einmal auf den Kopf zu stellen und einfach zu schütteln und zu gucken, was kommt denn dabei raus und was kann man für Scheiße mit dem Medium machen. Ich hatte echt immer wieder den Eindruck, dass da gerade jemand zum allerersten Mal rausfindet, was Film ist und was man dafür eine Scheiße mitmachen kann. Ich finde es ganz, ganz großartig. Schön. Es tut mir leid, aber ich glaube, ich kenne keinen einzigen Nouvelle Vague-Film, der so ist. Das ist wirklich ein Sonderling von einem Sonderling. Okay. Aus der Sonderling-Genre-Kiste. Oh, Mann. Ich glaube aber auch tatsächlich, es ist ein Nouvelle Vague-Film für Leute, die sonst die Nouvelle Vague nicht abkönnen, weil sie sagen, die Nouvelle Vague ist zu ernst, zu selbstverliebt, nimmt sich viel zu wichtig. Ja. Und das macht der Film halt nicht. Der hat halt einfach Spaß und ist halt auch einfach so ein kleines, verspieltes Kind. Wenn ihr da draußen Filme kennt, die Plor jetzt nicht auf dem Schirm hat, die mir entgegenkommen könnten in der Richtung. Ich fand den Film so großartig und das aus den 60ern mit den Mitteln der 60er und mit den Mitteln der 20er und mit den Mitteln der Zukunft. Er hat auch Sachen gemacht, die vorher nicht gemacht wurden. Ich finde es wirklich ganz toll rumgespielt. Wenn ihr irgendwie Filme kennt, die in die Richtung gehen, schickt uns bitte eine Mail, eine fette Mail mit ganz vielen Empfehlungen. Ich finde es super. Können wir noch einmal erwähnen zum Abschluss, dass dieser Gridou fantastisch ist, der aussieht wie Asterix, wie so ein Gallier, der plötzlich in diese Welt geworfen wurde, der Schuhmacher. Der Schuhmacher? Ja. Mit diesem riesigen, Schnauzer. Angeklebten Bart, den man nicht ernst nehmen kann, nicht eine Sekunde. Ich finde den so geil. Ich habe den gesehen und dachte, oh, Asterix. Er sieht aus wie so ein Gallier. Stimmt schon, der irgendwie da reingefallen ist. Ja, absolut. Der ist zwischendurch schwarz für zwei Frames. Ich hab danach gesucht, ich hab's nicht verstanden. Fragen ihn nach seinem Namen und dann sagt er Gridou. Ja. Und dann wird er ganz kurz Blackface tatsächlich gezeigt. Ist es Blackfacing? Ich glaube, dachte, es wäre wirklich ein schwarzer. Was ein schwarzer Schauspieler? Ich hoffe es. Und ich weiß es auch nicht 100%. Und dann habe ich gegoogelt und habe geguckt und irgendwie Gridou, was ist die Anspielung? Ja, genau. Ich habe es nicht gefunden. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Sagt ihr es uns. Ja, vielleicht weiß es jemand. Man muss sich wahrscheinlich bei ganz vielen Anspielungen mit französischer Kultur auskennen. Um ja, voll. Eine Ahnung davon zu haben, was da gerade passiert. Aber man kann auch ohne diesen kulturellen Background Spaß dran haben, wie wir an uns feststellen. Ja. Und ich will unbedingt das Buch noch lesen, aber ich kann kein Französisch. Das heißt, ich werde selbst in der Übersetzung würden mir trotzdem 80% der Gags entgehen. Ja. Ich habe auch ein kleines Interview mit dem Übersetzer, der das nochmal neu übersetzt hat. Vor kurzem erst, ne? Vor ein paar Jahren. Und der hat das Ganze noch ein bisschen freier übersetzt. Der hat tatsächlich einfach versucht, die auch Rhythmiken in der Sprache zu übernehmen und damit weniger am Inhalt zu kleben und so und die Wortschöpfungen irgendwie auf eigene Art und Weise zu machen. Was ich einen sehr guten Ansatz finde, was auch kritisiert wurde, aber ich finde es total spannend und total schön. Also ich glaube, das Buch ist wirklich eine absolute Empfehlung. Glaube ich auch. Ich habe es nicht gelesen, aber nachdem ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, dachte ich, okay, jetzt sollte ich das Buch auch mal lesen. Ja. Insofern ist es nicht nur ein Muss-man-sehen-Podcast heute, sondern auch ein Muss-man-lesen-Podcast. Wow. In diesem Sinne. In diesem Johannes, Sinne. Vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wissen wollt, was Johannes nächste Woche für mich aufgibt und für euch auch alle, dann bleibt noch kurz dran. Nach dem Jingle werden wir über den Inhalt der nächsten Episode reden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao. So, Plor, wir haben noch eine Hausaufgabe für dich und für euch da draußen. Was gibt es denn diese Woche? Und zwar war ich irgendwann mal, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber schon eine ganze Weile und ich glaube gar nicht so lange, nachdem der Film rausgekommen ist, vielleicht sogar im Kino, habe ich Liebe gesehen, Amour, von Haneke, Michael Haneke. Ja, haben wir den zusammen im Kino geguckt? Oh, jetzt stellst du mich vor eine Herausforderung, die ich nicht bewältigen kann. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe den damals im Kino geguckt. Ja. Aber ich weiß nicht mehr mit wem. Interessant, ja, auf jeden Fall. Cool. Ja. Kann es sein, dass ich langsam von unserem Konzept abdrifte und dir immer wieder Filme gebe, die du schon kennst, die deinen Horizont nur noch marginal erweitern können, Nein. weil du schon Bescheid weißt? Moment, lass uns mal gucken, was du mir die letzten Male gegeben hast. Du hast mir gegeben Banksy. Kanntest du schon? Du hast mir gegeben The Apartment. Kanntest du schon? Verdammt, du hast mir gegeben I'm Still Here. Oh. Du hast mir Triangle of Sadness gegeben. Okay, aber der war einfach neu und du hattest noch keine Chance, ihn zu sehen. Und du hast mir die Blind Date-Dinger gegeben. Die habe ich auch nicht alle geguckt. Da kannte ich auch nur einen oder zwei. Da kanntest du zwei. Du hast mir Schulze gegeben, den ich noch nicht kannte. Oh, Schulze gibt's bloß, sehr dankbar war. Okay. Es gibt doch, du hast mir einige Filme. Ja. Aber die Ratio ist ungünstig. Ja. Ich kenne nicht einen einzigen, den du mir gibst. Nein, ich hab dir Sneakers kanntest du nicht, ne? Nein. Ja, oh Gott, jetzt wird's richtig peinlich, Flo. Spice World kanntest du. Nein, Spice World, ja, okay. Und Fight Club kanntest du. Ja, okay. Aber habe ich dich bei Fight Club nicht überzeugt, dass du mir den geben musst? War das Vielleicht. Nicht eher mein Wunsch an dich, dass ja. du mir den gibst? Gut möglich. Okay, aber Liebe ist ein toller Film zum drüber reden und ja, kein leichter Film. Kein leichter Film. Schaut ihn euch an und dann könnt ihr mit uns zusammen depressiv da sitzen und heulen. Ich freue mich sehr drauf. Finden wir heraus, was Michael Haneke unter Liebe versteht. Oh Gott, jetzt hast du eine philosophische Frage. Und werden wir darüber diskutieren, was wir unter Liebe verstehen. Oh nein. Okay, gut. Ja dann, viel Spaß euch und viel Spaß dir, Plor. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.